Hä? Naja, überleg mal. Wieso sollten sich Privatpersonen Helikopter leisten? Ja, naja. Mit noch viele Leute. Mit Privat. Ja, aber das sage ich ja gerade so. Mit Privat meinte ich jetzt schon auch so Unternehmen und so. Ne? Ach so, also nicht militärisch. Es gibt doch Leute, die haben Privatjets. Ja, aber das, ich kreide an, dass der Kapitalismus Einzelne so reich gemacht hat, dass sie sogar Jets leisten. Da können wir drüber reden. Ja, das ist ja literally what I just said. Willkommen bei der Gesellschaftskritik, eurem Podcast für... Die antikapitalistische Gesellschaftskritik im E-Werk Erlangen. Wir sind jetzt echt solche Streber, dass wir schon zwei Minuten vorher irgendwie schon alles da haben. Kann man noch irgendwas ausstöpseln, Kabel abknicken, irgendwas? Nee, aber wir sollten unsere Handys ausmachen. Habe ich auch schon. Es geschah. Habe ich auch schon. Ja, ich noch nicht. So, jetzt aber. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen mal wieder an einem ungewöhnlichen Ort zusammen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Und ey, Jürgen, wir haben jetzt gerade eine Veranstaltung einfach zwei Minuten vor Programmpunktbeginn gestartet. Du bist echt ein Streber. Wer macht denn das? Du bist Streber. Also, du hast auf den Playbutton gedrückt. Ach so. Aber irgendwie klang das Intro anders. Das klang irgendwie so, als wenn das über Klinke von einem Handy abgespielt worden wäre. Das so. Klingt auch, als würde der Raum hier etwas hallen, aber wir befinden uns nicht in meinem Büro. Weil die letzten Bonusfolgen waren ja ein bisschen hallig von meiner Seite aus. Weil das noch so leer war wegen Umzug und. Kurz überlegt, ob ich jemals in deinem Büro war. Nee. Ja, nein. Aber ich habe bis vor kurzem auch noch nicht, daher. Warum hallen wir denn? Weil wir wo sind, Jürgen? Wieso muss ich das jetzt? Nein. Ich glaube, es hallt. Ja, wir sind im E-Werk Erlangen. Du weißt doch, dass ich solche Tricks nicht mag. Wenn wir sind jemand, im E-Werk Erlangen, Jürgen. Wenn jemand mir so eine Line hinschmeißt und ich dann antworten muss. Es ist schon echt die Frage, warum das E-Werk Erlangen mich überhaupt noch reinlässt. Ich glaube tatsächlich, dass die Erklärung ist, dass sie A, nicht wissen, dass ich da bin. Ja, von sie haben dich vorher nicht reingelassen, weil das war auf der Außenbühne. Das B, Event mit Burger oder Pommes. B, war ich glaube ich 100-mal hier schon und habe heute realisiert, wie krass verwinkelt das ist. Und jetzt sitzen wir hier in einem Kinosaal im hintersten letzten Winkel und das ist absolut zauberhaft schön. Das ist Ende der 2000er renoviert worden und ich war seitdem noch nicht drin. Aber den Raum hier gab es vorher nicht, oder was? Ich glaube, den Raum gab es schon, aber nicht das würde vieles erklären. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich ihn auch nicht genutzt. Ich war aber immer hier viel im E-Werk so für Partys. Unter anderem ein sehr berühmter Abend für mich. 80er-Jahre-Party bei DJ Waldmeister. Grüße gehen raus, wie auch immer du bist. Weil ich das erste Mal Bronski Beat gehört habe, habe ich mir gedacht, oh, voll die tolle Musik. Muss ich mal suchen, wer diese Sängerin ist. Ihr sitzt so weit weg, dass ich euch gar nicht anzeigen kann, wenn ich gerade hier irgendwie auf was bedeutet. Ich möchte dich anzeigen. Was möchtest du denn anzeigen? Ich habe schon wieder vergessen, es ist schon wieder so lange her. Aber wollen wir mal einen Morsecode einführen? Pass auf, wir machen Folgendes. Deine Frau sitzt dir gegenüber und ich habe tatsächlich einen guten Blick auf sie. Das heißt, du signalisierst ihr und sie signalisiert wieder mir. Das wird so klassischer Fall von, da wird nichts schief gehen. Aber da könnte man so Fahnensystem aufheben. So. Ja, nee, auch, und so ein bisschen Flüsterpost wäre auch gut. Ich habe ihr ja schon angeboten, dass sie neben mir sitzt, weil es ist ihr Handy, mit dem wir gerade das Intro eingespielt haben. Eine kurze Frage, wenn sie jetzt eine SMS kriegt oder so. Das war tatsächlich, das wird gut. Ja, wir hatten so ein bisschen audiotechnische Herausforderung, das Intro hier einzuspielen. Ach komm, und wir waren vor startfertig. Die Herausforderung war's. Und das größte Problem, was Jürgens Frau dann hatte, weil wir eben über ihr Handy jetzt eingespielt haben, ist, was mache ich denn dann, wenn ich mein Handy während der Aufnahme nicht habe? So, also Annika, du musst jetzt mal zuhören hier. Ja? Das ist wichtig. Dein geliebter Mann braucht Support. Du schaust ihn einfach ehrerbietend und liebend an. Und das ist jetzt quasi die eine hohe Aufgabe. Dominik, übrigens deine Pointe, die du geballert hast, mit das war Cher. Nee, aber Bronski Beat ist einfach, hat einen Typ als Sänger. Nur singt er so hoch, dass ich gedacht habe, es war eine Frau. Ach wirklich? Ja. Und das ist ganz toll. Der hat vor kurzem noch wobei vor kurzem wahrscheinlich auch schon wieder 8 Jahre her ist, aber hey, die 80er sind auch ein bisschen her. Hat er noch eine Aufnahme gemacht, wo er so alte Songs am Klavier nochmal singt. Und holy shit, der kommt immer noch hoch. Respekt für dessen Stimmarbeit. Wie hoch sprechen wir denn? Also gib mal irgendwie so. Höher. Nochmal deutlich. Ich hab gerade völlig belegte Stimme, ich kriege gerade nichts raus. Das wäre ultra witzig, wenn das der Moment wäre, wo du realisierst, Philipp, dass der Jürgen volles Gesangstalent ist. Nee. Das stimmt. Und aber nur über Falsetto, was er niemals in seinem Leben gemacht hat. Der Zug ist abgefahren. Ja. Warum? Weil das total abgefahren wäre. Wie würden deine Kinder reagieren, wenn du eine Gesangskarriere starten würdest? So in dem Wind, der Winsbacher Knabenchor ist doch bei dir. Ich kann dir sehr gut sagen, was mein Sohn machen würde. Der würde sagen, Papa. Ja gut, aber was kannst du tun, wo er das nicht macht? Ja, eben. Ja, ist halt die Phase. Embrace it. Ich kann momentan nicht viel tun, wo er das nicht macht. Deswegen ist es auch gut, dass er heute nicht da ist, weil das will ich ihm ersparen, dass er 3 Stunden hier sitzt und in seine Hand guckt. 3 Stunden, irgendwas. Habe ich was gesagt? Ja. Nee, das wird ganz kurz heute. Das okay. That's what he said. Habt ihr schon angekündigt, warum wir denn im E-Werk sind? Habt ihr das schon näher erläutert? Nein. Nee. Was? Jürgen, auf so eine Brücke gehe ich jetzt nicht ein. Nee, da gehe ich nicht lang. Da kannst du mich hinführen mit der Karotte, aber mach ich nicht mit. Das kann ich wertschätzen. Dann mache ich's. Es sind nämlich die Spielertage. Die wievielten Spielertage sind's? 36. Die 36. Spielertage. Krass. Das ist lustig, weil die eigentlich so in ähnlichen Regionen wie der Chaos Communication Kongress ist, wo wir uns kennengelernt haben. So, Anzahl. Das stimmt. Aber die sind nicht einmal im Jahr, habe ich vorhin gelernt, die Spielertage. Aber das ist auch, wir müssen gar nicht weiter. Ja, aber der Kongress auch nicht mehr so richtig. Wir müssen gar nicht groß über die Spielertage reden, aber das ist natürlich meine inhaltliche Brücke, die ich mir, wenn ich selber Brücken baue, dann. Du hättest dir selber die Karotte vorhin gehst, genau, die Brücke. Genau. Okay. Es wird heute um Spiele gehen. Aber nicht Computerspiele, hatten wir schon mal eine Folge. Es geht einmal ganz am Rande kurz um Computerspiele, aber eigentlich geht es gar nicht um Computerspiele. Okay. Aber geht es um Dorfromantik? Weil das ist eigentlich auch ein Computerspiel, aber es ist dann ein Brettspiel. Tatsächlich, ist aber ständig ausverkauft. Nee. Es gibt massig Computerspiele inzwischen. Unten steht eins. Stardew Valley gibt es auch als Brettspiel. Das ist total witzig, dass du sagst, Philipp, da gehe ich gleich drauf ein. In der Bar kannst du es kaufen unten. Was kaufen? Dorfromantik, steht unten in der Ausgabe. Ja, unten ist Moni, einmal SMS schreiben, bitte reservieren. Nee, aber unten ist ein örtlicher Comic-Laden, Nerd-Spiele-Dings. Der ist so gut, der ist so gut, du darfst ihn namentlich nennen, auch wenn wir ihn, wenn wir nicht gesponsert werden, Philipp. Ja. Ultra-Comics. Ultra-Comics. Mich hat vorhin auch jemand gefragt, passt du da schon mal? Und ich so, ja, da bin ich alle 2 Monate spätestens Comics, Spiele. Also, hat er neulich auch eingekauft. Wir sind ja hier, weil die Moni an uns geglaubt hat, dass wirklich jemand an den Brettspieltagen in Erlangen. Deswegen finde ich es auch schön, dass Moni auch da ist. Ja, außer Moni und Annika ist noch eine elitäre Anzahl anderer Menschen da, die wir persönlich mit Namen begrüßen können. Wie heißt die Dame mit dem bezaubernden Lächeln? Wie ist dein Name? Hallo Judith, so der Herr. Der Jonas, so. Dann ist natürlich die, die Herzensdame da, wie Philipp immer sagt. Ja, sehr, sehr Herzdame. Herzdame, oh, Entschuldigung, bitte. Habe ich aber einfach von Herrn Schaar einfach adaptiert. Also die Bezeichnung für... Vom Schaar? Ja. Okay. Ja. Vom Iran? Nein, der aus dem Norden, der vom Deutschlandfunk. Das hat mir Jan Schaar. Mal kenne ich. Der ist der Deutschlandfunk-Korrespondent für Schleswig-Holstein. Der Dominik macht noch nicht so lange Podcasts. Der kennt. Ja, du hörst den Deutschlandfunk. Und der hat regelmäßig Folgen mit einer Freundin. Nein. Der macht unter anderem Podcasts, wo auch einfach mal seine Frau auftaucht, ob er will oder nicht. Ah, okay. Und er spricht auch, weil er hat so, also er hat einen Podcast, der heißt Jörn Schaas feiner Podcast. Ja. Und er spricht einfach so, was er die Woche gemacht hat. Es ist oft ein, ich war golfen, war schön. Dann habe ich einen Ball nicht getroffen, es war nicht so gut. Dann habe ich Waffeln gegessen, das war super. Aber er hat eine schöne Stimme, anders geht es nicht. Er hat eine großartige, wirklich eine großartige von allen Stimmen im deutschen Podcastland. Top 10 mindestens. Ernsthaft? Minimum. Ja. Also das muss ich dann tatsächlich mal... Kennst du den High Alarm Podcast? Ja. Yeah. Dann hast du ihn schon mal gehört. Ah, okay, verstanden. Mhm. Der Wind of Change Podcast, den du mir ständig empfohlen hast über die letzten Jahre, so, ich weiß, dass man ständig nicht in so einem Zeitraum benutzen kann, der ist neulich in der Zeit vorgekommen. Ich glaube, ich habe dir einen Screenshot geschickt, weil es kam ein... Von dem Podcast. Über die Screenshot. Nein, pass auf. Aus der Zeitung. Es war die Zeit dann ein Artikel über den Wind of Change, den Song, weil der den geschrieben hat, hat jetzt den Text nämlich angepasst wegen dem Ukraine-Krieg hatte so eine Liedzeile und dann kam in dem Zusammenhang, kam auch kurz, dass er konfrontiert wurde eben von diesem Podcast, ob er diesen Song denn wirklich selber geschrieben hat und die Reaktion war... Sehr witzig. Also er beümmelte sich. Den haben wir ja schon mal. Aber das macht mich ja quasi zu einem Early Adopter, wenn ich das schon vor 2 Jahren empfohlen habe. Also und heute die Zeit. Wenn ich eins weiß, dass du ein Early Adopter bist. So. Das ist wirklich so. Weißt du, wer auch ein Early Adopter war? Jesus? Ja, fast. Haben wir uns bei der Moni? Jemand, der Fritten macht, der ist ein Early Adopter. Haben wir uns bei der Moni jetzt schon bedankt? Das stimmt. Oh, jetzt habe ich so eine gute Überleitung ins Thema gefunden und er macht. Wichtig. Ja, aber Jürgen, Überleitungen sind doch, die gehen doch nicht. Die Karotte und so. Also dann, ich bin einfach ruhig, bis ihr mir ein Zeichen gibt. Ja. Danke, Moni, für die Einladung. Salat. Danke. ASMR, danke schön. Du hast außerdem noch jemanden vergessen zu begrüßen. Oh ja, der andere vom Spielertag. Hallo. Der eine, der eins niemand. Wie heißt du? Wahnsinn. Matze. Matze. Wahnsinn wäre auch geil. Mein Name ist Wahnsinn. Matze. Das ist so wie, das ist so wie Joe Danger. Joe Danger. Matze Wahnsinn. Max Power Steel. Berätst du gerade so Leute für so Malle-Namen? Malle-Namen? Naja, also wenn du so auf Malle dann denkst, so Malle-Hits machen. Habe ich erzählt, dass ich den Spitznamen Shawnee-licious für den Sean auf Arbeit etabliert habe? Nein. Aber Sean. Shawnee-licious klingt doch absolut fantastisch, wenn ich das mal ganz unbescheiden mal wieder sagen darf. So. Aber du droppst hier ein wichtiges Thema, dass die Leute, die das zu Hause nachhören, jetzt nichts mehr davon haben werden. Nee. Aber am kommenden Mittwoch im Afterwork in Nürnberg, da gibt es den Sean live zu. Und das heißt, der kommende Mittwoch ist nicht mal der Mittwoch vor den Leuten, die es gerade hören, sondern es ist auf jeden Fall in der Vergangenheit toll. Na, aber nicht für die Leute, die hier sind. Aber das wird ja regelmäßig stattfinden. Und ja, aber nicht regelmäßig mit Sean. Aber ja, aber ich empfehle dir Folgendes, weil du wurdest und wirst betrogen, Jürgen. Mhm. Ja. Weil wir haben schon gedroppt in der Vergangenheit. Der Sean hat ja zwei Podcasts, einmal The Germany Experience, wo es um das Expert Life in Germany geht, und das zweite, das war jetzt sehr denglisch, aber ihr wisst, was ich meine. Und die das zweite war die Deutsche und der Ausländer. Und er hat mir einfach den anderen untergejubelt. Und die Nina ist halt wirklich ein Gewinn, so, und die ist nicht da gerade. Ja, und das heißt, du musst irgendwann mal das mit beiden nachholen, weil die Nina musst du kennenlernen, die ist super. Okay. Ja. Was auch super ist, ist die Überleitung zur eigentlichen Folge, die hiermit erfolgt. Bitte, Jürgen. Das haut jetzt überhaupt nicht mehr hin. Meine Damen und Herren, aber das war ein Holzhammer. Also mal so ganz kurz vielleicht zum Thema Spiele. Es gab irgendwann mal Ausgrabungen in Syrien, im Irak und in der Türkei vor allem. Und da wurden bemalte Steine gefunden. So würfelartig, ne? Nee, Würfel kamen später. Früher haben die so Stecken statt Würfel benutzt. Ach, so Stöckchen. Aber das waren einfach bemalte Steine und da geht man davon aus, dass das die ersten Spielsteine der menschlichen Zivilisation waren. Was denkt ihr, wie alt das ungefähr, wie lange das ungefähr her sein könnte? Mindestens 80 Jahre. Ist gut. 8000 Jahre. Lauwarm, das ist ein bisschen drüber raus, aber 5000 Jahre. Ja. Also seit ungefähr 5000 Jahren spielt die Menschheit. Und damit stammen die Spielfiguren, Spielsteine aus. Warte mal, Sekunde, seit 5000 Jahren spielt die Menschheit? Ungefähr, also zumindest mit. Dann wären wir jetzt im Jahr Null. Mit Brettspielen. Ach so, mit Brettspielen. Also mit Spielsteinen, mit. Ja, aber wenn du sagst, 5000 vor Christus wurden sie gefunden. Nein, vor 5000 Jahren habe ich gesagt. Ach, vor 5000? Das hast du mir in den Mund gelegt. Dann habe ich es falsch verstanden. Okay. Damit stammen die Steine aus einer Zeit und einer Region, die uns auch Schnaps, Papyrus, Minztabletten und den Kalender beschert hat. Hey, Kalender! Und ungefähr aus der Zeit stammt auch das Spiel Zenith, das man vielleicht schon mal gehört hat. Das ist so eins der ersten Spiele, die immer genannt wird. Also wenn man so nach den Anfängen der Spiele, der Brettspiele guckt, dann landet man ganz schnell bei Zenith, ein Spiel aus dem alten Ägypten. Und man ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich ein Spiel war. Es war blutiger Ernst. Ja, es war wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also es gibt einige Aufzeichnungen, Hieroglyphen auch unter anderem. Und daraus kann man schließen, dass man dieses Spiel zwar irgendwie spielte, aber dass man es eigentlich benutzte, um mit den Geistern und Seelen Kontakt aufzunehmen. Mhm. Unter anderem auch mit seiner eigenen, was ich so ein bisschen sehr spirituell und gruselig finde. Aber wir sprechen hier von im weitesten Sinne Brettspielen, weil ich glaube, so mit so einer hier Ziegenblase Fußballspielen, das gab es ja wahrscheinlich auch schon. Ja, Ball hin und her werfen und so. Ich sage, Brett ist natürlich nicht das richtige Wort, aber sagen wir mal mit Hilfsmitteln, die nur zum Spiel dienen, quasi so Steinen, Spielsteinen, wobei eine Ziegenblase wäre in dem Fall auch nur meine Definition. Also keine sportliche Ertüchtigung, sondern so das Gesellschaftsspiel per se. Genau. Und so ganz genau wissen wir das bei dem Zenith aber nicht, denn keiner konnte die Regeln so richtig zweifelsfrei entschlüsseln. Und es gibt so eine Theorie, die sagt, dass da so verschiedene Spielfelder sind. Und das letzte Feld symbolisiert den Moment, wenn deine Seele in der Ewigkeit dem Gott Ra gegenübertritt. Und das ist quasi. Das sind aber weirde Hausregeln von Monopoly. Das ist quasi sowas wie ein ägyptisches Ouija-Brett. Ja. Spricht man das so aus? Ich glaube nicht. Also meines Wissens nach ist das einfach das französische Oui und das deutsche Ja. Echt? Ja. Und deswegen ist es Ouija-Board. Das klingt so spezifisch, dass ich einfach das glauben will. Hanebüchen. So. Ja, ist es so. Das ist so wie. Aber was ich sehr. Das ist so wie die Geschichte. Weißt du, was Stau eigentlich bedeutet? Achtung, jetzt. Pass auf. Stehende Autos. Nee, ernsthaft? Das ist nicht dein Ernst. Ich wusste es noch nicht. Nee, es stimmt auch nicht. Aber es ist eine geile Anekdote, oder? Ja. Stimmt halt nicht. Schön. Ja, aber was ich gut finde, in USA wissen viele Leute nicht, wie man Ouija-Board schreibt. Das glaube ich. Und dann suchen sie danach und suchen dann immer nach einem Wort, das so ähnlich klingt, und suchen alle nach Luigi-Board. Das ist halt ein Luigi-Board, Ouija, weil das irgendwie so ähnlich klingt. Und wenn du jetzt in Google angibst, irgendwie Siri, Luigi. Such mir einen Luigi-Board. Ja, nein, der steckt dir gleich vor, meinten sie Luigi-Board. Hm. Und was ist ein Luigi-Board? Das gibt's nicht. Klär mich auf. Ja, keine Ahnung. Also so der Bruder von Super Mario. Ja, Mario, Mario Party. Ja. Wobei der hat ja auch so Geisterspiel. Passt eigentlich alles wieder, ne? Luigi's Mansion. Ja. 1946 hat das Metropolitan Museum of Modern Art in New York einen der Parker Brothers, ich weiß nicht, das kennt man hier vielleicht, die Parker Brothers, so ganz, ganz berühmter Spielepublisher in den USA, den haben sie gefragt, ob er vielleicht für dieses ägyptische Spiel Regeln rekonstruieren kann. Und das hat er dann auch gemacht, aber das ist natürlich eine absolute Luftnummer. Der hat sich einfach irgendwas ausgedacht. Mhm. Und es gibt jetzt aber eine kommerzielle Version von diesem Spiel, die kannst du heute auch auf Amazon kaufen. Habt ihr die zufällig hier? Würde ich gerne mal sehen. Fände ich mega spannend. Würdest du gerne mal mit deiner Seele Kontakt aufnehmen? Klar. Ich glaube, ich hätte mir sehr viel zu erzählen. Und ja, was wir daraus lernen hauptsächlich, also ich meine, die Details kennen wir nicht, aber Spielen ist schon ziemlich lange ein Ding. Ich habe auch gelesen, dass im Deutschen Spielearchiv in Nürnberg heute 40.000 Gesellschafts- und Brettspiele liegen. 40.000. Wow. Und das ist doch Grund genug, mal bei so einigen dieser Spielen mal so ein bisschen auf die Origin-Story, wie wir gerne sagen, zurückzukommen. Gucken. Kommt Monopoly vor? Ja. I love it. Es wäre sehr witzig, wenn du einfach 5 Computerspiel-Adaptionen jetzt so. Immer die Origin-Story ist immer das Original-Videospiel dazu. Aber vielleicht die Frage, was würden euch denn für Spiele interessieren? Oder was wären denn so, was würde einem sofort einfallen? Mensch, ärgere dich nicht. Dabei? Scha. Dabei? Snakes and Ladders. Nicht dabei? Mühle. Dame. Dame? Ökopoli. Kommt auch vor. Was ist denn Ökopoli? Es ist ein Spiel, das ich besitze. Es ist das wohl langweiligste Spiel aller Zeiten. Okay, aber es ist zur Entschleunigung gedacht. Nein, es ist ein Spiel, wo du Kybernetik lernst. Mhm. Sagt es dir was? Das ist, was ich jetzt sagen werde, ist mit viel Hochschätzung und Liebe gemeint, Nerd. Dominik, erinnerst du dich noch, als wir, Philipp hat es ja gesagt, wir haben uns am Kongress kennengelernt damals, ja. Und erinnerst du dich noch, als wir aus dieser Runde damals an diesem Podcast-Patentisch aufgestanden sind und uns dann noch mit so einem anderen, also nicht mit Philipp, mit noch einem anderen unterhalten haben? Und der hat uns erzählt, er möchte auch gerne einen Podcast machen. Ein Podcast über Aerodynamik. Ja, tatsächlich. Ja. Habe ich auch gedacht, geil, würde ich mir anhören. Und jetzt erzählst du mir, dass der irgendwie einen Grimme Award gewonnen hat? Nein, ich bin nur gerade, weil ein Spiel über Kybernetik erinnert mich nur sehr stark an einen Podcast über. Nein, also das ist einfach ein Prof, der halt, also vereinfacht gesagt, der bricht halt das gesellschaftliche Zusammenleben eines Landes runter, wie so eine Art Heizungssteuerung. Und zwar sagt er, naja, es gibt so Sachen, da hast du Einstellmöglichkeiten, sowas wie, wie viel stecken wir in Bildung, wie viel stecken wir in dies und das und Ananas? Yeah. Und dann bedingt sich aber alles. Hast du eine hohe Geburtenrate, sinkt die Lebensqualität. Sinkt die Lebensqualität, dann irgendwie musst du weniger Rente zahlen, aber sozusagen irgendwie die Leute sind unzufriedener. Wenn du weniger Zufriedenheit hast, ist die Politik instabiler, dann hast du wieder weniger Handlungspunkte. Aber wir haben in Civilization und ja gelernt, danke, dass es wichtig ist, sofort die Steuern komplett runterzusetzen und auf Wissenschaft 100% zu geben. Ja, stimmt. Am Anfang, das ist ganz wichtig. Ja. Naja, aber sozusagen, eigentlich dieses Spiel kannst du allein spielen, ist aber witzlos. Das ist nämlich einfach bloß so eine Wand eigentlich aus Drehrädern mit Zahlen drauf. Okay. Und wenn du an einem drehst, dreht sich halt ein anderes mit. Und eigentlich ist das Spiel, glaube ich, eher witzig, wenn du sagst, du spielst es in der Gruppe und diskutierst drüber, welches Rad man wie drehen sollte. Mhm. Ja, also dass du so als Projekttage spielst, so ein, wir leben Demokratie und so weiter. Gruppenerfahrungen sind ja oftmals die schönsten. Ja. Und das Witzige ist daran, ich hatte es halt in den 80er Jahren als Computerspiel und irgendwann habe ich bei einem Flohmarkt mal gesehen, haben das welche verkauft und die so, ja, was wollen denn für 2 €, bitte nimmst du mit, es ist so langweilig. Und jetzt hab ich's zu Hause. Hast du noch knallhart gefeitscht? Warum hast du es nicht dabei? Ich habe es mir wirklich überlegt, ob ich es einpacke, weil es so witzig ist. Also da haben wir ja, gibt es noch ein Kartenspiel? Ich hätte gerne irgendwie Skat oder sowas noch. Kartenspiele sind ganz am Rande mal Thema, aber eher so als abschreckendes Beispiel. Okay. Ich habe aber noch ein paar Überraschungen und ein paar, die ihr, glaube ich, völlig unterschätzt. Sneep wird in der Achterbahn. Nee. Tabu. Atlantis. Nee. Jetzt wird's wird. Das noch, Hütchenspiel. Noch, ihr müsst jetzt nicht alle erraten, ihr lasst euch überraschen. Oder das alte Mausspiel, wo es plötzlich ganz viele von den, also Sendungen mit den Mausmäusen gibt. Aber Maus ist schon nah dran, die Mausefalle wird auch eine Rolle spielen. Cluedo hätte ich fast mitgebracht. Und aber bei diesem Hausefallenspiel, da denke ich mir immer, wie oft spielt man das wirklich und wie oft baut man eigentlich diese Konstruktion auf und lässt die mal runter raus? Ja. Das ist tatsächlich ein Kennzeichen der frühen Spiele dieser Art, dass die spielerisch völlig aber dazu kommen wir später noch. Wir fangen mal an mit den Gupta. Kennt ihr das Reich der Gupta? Nö. Im 4. Jahrhundert ist es ein kleines Königreich und es ist eines von vielen hundert im Gebiet des heutigen Indiens. Okay. Und als dort im Jahr 319 Chandragupta der Erste an die Macht kommt, entwickelt das kleine Volk ziemlich ambitionierte Pläne. Also die bauen eine Armee auf, die organisieren sich ein paar Elefanten, die rollen quasi einmal quer durchs Land, sodass die meisten der anderen Königreiche schon beim Anblick erstarren und quasi die haben ein paar Elefanten. Und sich ergeben. Mhm. Und am Ende regieren die Guptas fast über ganz Indien mit einer Armee von 500.000 Soldaten und einer Flotte von rund 1.000 Schiffen. Sie beenden die Kleinstaaterei in Indien, sie vereinen den indischen Subkontinent und sorgen für politische Stabilität. Krass. Schnell rumschafft. Und das Interessante ist, die regieren nicht mit Terror, sondern unter deren Führung blüht dort die Kultur und die Kunst so richtig auf. Auch das. Zum Beispiel die Metallurgie macht enorme Fortschritte, unter denen Astronomen entdecken, dass die Erde sich um die eigene Achse und um die Sonne dreht. Also so echt High-Level-Stuff. Ja. Die Kybernetik. Vielleicht. Ja. Es entstehen auch Schulen, Waisenhäuser, Krankenhäuser. Und die guptischen Mathematiker erfinden Schach. Die Null. Die Null. Die Null. Die Null. Hammer. Okay. Weil alles ist eins außer der Null. Und das mit dem Schach ist aber auch gar nicht so schlecht. Sie erfinden aber nicht direkt das Schach, sondern erstmal ein Spiel mit dem Namen Chaturanga. Und dafür nehmen sie ein Spielbrett mit 8x8 Feldern von einem anderen indischen Spiel und überlegen sich da quasi ein neues Spiel auf diesem Brett, in dem Kriegsparteien mit verschiedenen Arten von Truppen gegeneinander aufmarschieren. Und zwar gibt es da so Regeln wie, naja, da gibt es die eine Gruppe, das sind Soldaten, die bewegen sich nur in eine Richtung, immer ein Feld gerade vorwärts. Klingt ein bisschen wie der Bauer. Und dann gibt es Reiter, die bewegen sich zwei Felder vor oder zurück und ein seitlich, auch über andere Spielfiguren hinweg. Klingt ein bisschen wie der Springer. Dann gibt es den Raja, der bewegt sich ein Feld in eine beliebige Richtung und der ist so der Kommandant der Truppen. Klingt ein bisschen wie der König. Und dann ist da noch das Schiff, das zwei Felder diagonal in irgendeine Richtung ziehen darf, auch über Hindernisse hinweg. Und das haben wir noch nicht. Es ist tatsächlich so, dass ich mich vor ungefähr 6 Monaten mit dem Wikipedia-Artikel von Schach befasst habe und all die Namen, die du jetzt genannt hast, ist aus einer sehr westlichen Sicht und da gibt es tatsächlich jetzt noch andere Editionen vom Schach. Ja. Ich weiß nicht, ob du da drauf eingehst, aber das fand ich ziemlich beeindruckend. Ein Stück weit. Aber der Raja ist zum Beispiel keine sehr westliche Interpretation. Ja, klingt auch nicht so. Und ich glaube, es gab auch mal, ich weiß nicht, ob in der ersten Edition, aber es gab auch mal Elefanten irgendwann. Naja, das Spektakuläre an Chaturanga ist aber, dass bisher Spielfiguren in Spielen, gab es vorher auch schon Spiele, die standen aber immer für den Spieler. Ah, okay. Und jetzt war das erste Mal, dass die Spieler... Du kommandierst über was. Genau, dass die quasi eine ganze Armee über so ein Brett ziehen. Das ist tatsächlich so eine kleine Revolution. Und das hat mit Schach jetzt schon wahnsinnig viel gemeinsam. Aber Sekunde, und vorher bei diesem 8x8 Brett, hattest du dann eine Figur und das bist du? Ich bin mir nicht ganz sicher, das habe ich nicht rausgesucht, aber das war tatsächlich was Großartiges Neues. Und es gibt aber auch große Unterschiede zum Schach. Zum Beispiel stehen ursprünglich sich nicht zwei Spieler gegenüber, sondern vier. Und man muss dann im Spielverlauf seine Armeen quasi, man muss sich verbünden mit einem zweiten Spieler, um die anderen beiden vom Brett quasi zu entsorgen und dann am Ende gegeneinander, im Endspiel quasi gegeneinander noch zu spielen. Also ursprünglich 4 Spieler. Und es gab noch so andere Regeln. Die Bauern, also die wir heute als Bauern kennen, die durften keine höherrangigen Figuren schlagen, was irgendwie dann auch ein wenig merkwürdig ist. Ist unhöflich. Ja, es ist einfach frech. Volles Katzen. Es ist frech. Und den Raja, den konnte man auch überhaupt nicht schlagen, sondern nur gefangen nehmen. Das kennt man vielleicht heute noch, ja. Den König schlägst du ja eigentlich auch nicht. Aber der konnte zum Beispiel wie eine Geisel dann auch gegen den eigenen Raja wieder ausgetauscht werden. So. Also da gab's so ganz wilde Regeln. Aber die zweite Person hat dann immer die Verhandlungen geführt. Und eigentlich witzig, ne? Wenn du überlegst, bei Battle Chess gab's hier wirklich, da wird ja der König geschlagen am Schluss. Ja? Dabei eigentlich ist ja Schachmatt, dass der König sich nicht mehr bewegt. Genau. Und welche Figur überhaupt gezogen werden darf, das wird mit einem Wurfstock, also mit dem Vorläufer des Würfels quasi bestimmt. Und oft wird es um ganz hohe Einsätze gespielt, manchmal sogar um die eigenen Finger. Finger? Alle? Ich finde, das ist ein bisschen verloren gegangen, die Tradition. Alle Finger? Ja, vielleicht halt pro Partie aber einen oder so. Warum sollte man den da spielen wollen? Das macht's doch interessanter, oder? Ja, nein, ich will nicht. Ein bisschen Einsatz zeigen. Interessanterweise werden die Würfel später entfernt aus dem Spiel. Aber weil nicht die Finger. Die Finger auch. Aber Sekunde, Jürgen. Ich meine, ich habe gesehen, es kommt unten so ein schwarzes Brett, wenn Leute zum Mitspielen suchen. Also, ich just saying, ne? So, kann ja mal gucken, so, ah, hat jemand Bock, so eine Runde so vom Schach zu spielen. Nach koptischen Regeln. Kleiner Finger ist auch okay. Also die Würfel, nicht nur die Finger, auch die Würfel werden später entfernt, hauptsächlich, weil die Gläubigen sich aufregen, dass das damit ein Glücksspiel wäre. Mhm. So, und deswegen verschwindet irgendwann der Würfel aus dem Schachspiel, also aus dem Vorläufer des Schachspiels. Weitere Veränderungen, die später folgen, sind eine Umstellung auf 2 Spieler, logischerweise, wobei dann jeder Spieler 2 Armeen befehligt erstmal. Und weil es aber keinen Sinn ergibt, dass du dann 2 Rajas hast, wird einer davon zum Berater degradiert. Mhm. Dame. Und weil dann das Austauschen der Rajas irgendwie auch sinnlos ist mit nur 2 Spielern, ist das neue Spielziel eben den gegnerischen Raja festzusetzen. Mhm. Kommt uns auch irgendwie bekannt vor. Jetzt sind wir schon relativ nahe am Schach. Von dem indischen Subkontinent aus geht das Spiel dann mit reisenden Händlern nach Persien, wo es vor allem von einem Schah Khosrow dem Ersten begeistert empfangen, gespielt und dann auch wieder weiterentwickelt wird. Der macht jetzt sowas, was du gerade angedeutet hast, ne? Der passt das Spiel den lokalen Gepflogenheiten an. Elefanten fliegen raus, weil die gibt's in der persischen Armee nicht. Aus dem Raja wird ein Schah. Und außerdem führt er einen Warnruf ein, wenn man quasi den gegnerischen Schah matt setzt. Schah matt. Ernsthaft? Daher kommt es? Muss ich jetzt nicht weiter erklären, oder? Ich sehe Ungläubigkeit in deinem Gesicht. Naja, komm, du hast jetzt vorhin so viele Fakten rausgehauen, die einfach nur Quatsch waren. Was? Du Lügenbold. Jawohl. Hallo. Jürgen, dir geht, glaube ich, gar nichts mehr seit der letzten Folge. Gar nichts mehr. Ich sage das, was ich sonst auch immer sage. Es steht hier geschrieben, es muss wahr sein. Ja, nur dann. Okay. Das Spiel heißt ab sofort auch Schartransch. Das hat sich zum Glück nicht gehalten. Aber es folgen jetzt einige Jahrhunderte der Verbreitung, aber auch des Streits. So in muslimischen Regionen ist zum Beispiel lange Zeit umstritten, ob Allah ein solches Spiel überhaupt gut finden würde, auch ohne Würfel. Der Konsensus am Ende ist, solange privat gespielt wird und ohne Einsätze, so da ist die Sache dann mit den Fingern auf der Strecke geblieben, dann geht es wohl irgendwie in Ordnung. Und wichtig ist auch, die Figuren dürfen nichts aus der echten Welt repräsentieren. Das ist auch noch wichtig. Also es musste dann auch wieder einmal abgewandelt und weiterentwickelt werden. Im Jahr 711 kommt Schach dann mit der muslimischen Armee über Gibraltar nach Europa. Und über die Jahrhunderte erobert es den Kontinent und da vor allem erstmal die Oberschicht. Am Hof spielen es die Könige, schnell aber auch die Hofnarren, die Damen und eigentlich jeder, der so ein bisschen... Die Läufer, die Pferde, die Türme. Und eigentlich jeder, der so ein bisschen Ambitionen am Hof hat vor allem. Also, wie läuft denn das in der Praxis ab, wenn das mit der Armee... So ein Schachspiel ist... Nein, aber wenn das in Regeln erklären. Mit der Armee kommt... So, aber wir machen jetzt mal kurz Schlachtenpause, lass uns mal miteinander dieses Spiel spielen. Wie, also. Es gibt irgendwo Aufzeichnungen, dass selbst irgendwo in Kriegsgefangenenlagen Spieler eingeschmuggelt worden sind. Kommen wir später noch zu. Okay. Bitte nicht weiterreden. Okay, gut. Also, ich will nur sagen, Menschen spielen einfach überall, wenn ihnen langweilig ist. Okay. Ja, und sie bringen es ja auch dann quasi damit, auch wenn sie Gebiet besetzen oder keine Ahnung, bringen es ja mit. Passend zu Jürgens Tattoo. In wie viel unpassenden Situationen wird plötzlich Schafkopf ausgepackt, in Schulklassen oder? Zum Beispiel jetzt hier im Podcast. Einfach wieder den Anfang zu kaddeln. Ein Fun Fact, der mich erheitert hat in diesem Kontext. Während Stell dich eins, Knickknack, zwischen Männlein und Weiblein meist am Hof nicht geduldet sind, ist es durchaus okay, sich mit einer Dame alleine in ihren Gemächern zu einer Partie Schach zu verabreden. Mhm. Anstandsdamen hassen diesen Trick. Jürgen, der Tipp kommt irgendwie spät. Dein Läufer ist entblößt. ja, das ist aber, Vorsicht, nicht verwechseln, es gibt auch den Begriff des sogenannten Romantic Chess. Das ist allerdings, hat damit nichts zu tun. Das ist eine Spielart, wo es mehr um, ich fand die... Von Schach oder von... Ja, von Schach. Ich fand die Erklärung cool. Es geht mehr darum, in Style zu gewinnen, als zu gewinnen. Also ganz normal für mich quasi. Ja, ich hätte es verstanden, wenn die Erklärung gewesen wäre, es geht mehr um den Style als um zu gewinnen. Aber es geht darum, in Style zu gewinnen. Mhm. Ja, kennt ihr den Unterschied? Naja. Ich sage jetzt einfach mal ja, um nicht uncool zu sein. Ja, aber das ist doch sowas okay. Ich opfere am Anfang total sinnlos Figuren, um dann trotzdem noch zu gewinnen. Ja, also es sind hauptsächlich, wird das Spiel dadurch schneller. Also es geht um schnelle taktische Manöver und nicht so lang ausgetüftelte Spielzüge und so. Aber ist jetzt nicht die relevanteste Spielart. Bis ins 14. Jahrhundert gibt es viel Uneinigkeit über Figurenbezeichnungen, über Regeln. Vielen ist Schach tatsächlich zu öde, zu langsam, vor allem am Anfang, vor allem in der Eröffnungsphase. Und deswegen denken sich Leute neue Spielbretter aus, neue Startaufstellungen, neue Regeln. In der Zeit wird tatsächlich das Schachbrett auch erst kariert. War vorher eben einfach nur in Felder unterteilt, aber nicht kariert. Und erst was endet es eigentlich? Nix, aber okay. Es sieht schöner aus. Dann ist es spannender und schneller, okay. Nein, du, das sind Beschleunigungs- du kannst wahrscheinlich eine halbe Sekunde schneller erkennen, wo dein Läufer langzieht. Ja. Also ist viel schneller, viel schneller. Rechne das mal hoch auf die Partien in deinem Leben. Und irgendjemand wirft dann auch Backgammon und Schach zusammen und erfindet so irgendwie nebenbei Dame. Habe ich zwar nicht verstanden, wie man, aber egal. Also mit den Figuren von Backgammon auf dem. Ja, doch, jetzt habe ich es doch verstanden. Jetzt, wo ich es erkläre. Manchmal muss man sich Dinge einfach visualisieren. Ja, nein, das ist ja Jürgens Erkenntnis. Wenn man, wenn man was erklärt, dann merkt man ja, ob man was verstanden hat. Jetzt habe ich es verstanden. Und manchmal kann man es auch nur erklären, wenn man es vorher verstanden hat. Um das Spiel insgesamt zu beschleunigen, darf dann auch der Läufer jetzt übers gesamte Brett wandern, das ist auch neu, und auch dafür nicht mehr über andere Figuren hinwegspringen. Und diese merkwürdige Bauern dürfen am Anfang zwei Schritte machen, Variante aus Deutschland, die setzt sich auch irgendwann durch. Das ist eine deutsche Variante. Ja, offensichtlich. Und da entsteht dann jetzt auch die Dame in ihrer heutigen Form. So, vorher war das zwar in ihrer Rolle schon die Dame, aber jetzt ist es dann die Dame. Weißt du, wann eigentlich dieses en passant aufkam? Ich denke zusammen mit dieser Regel irgendwie. Ja. Aber es war wahrscheinlich die französische Antwort auf die deutsche Regel. Ah. Das ist eine der wenigen Schachregeln, die ich wirklich nicht parat habe. Ich nehme mich auch. Was? Ja. Die ist aber doch total simpel. Ja, danke, dass du mich öffentlich bloßstellst. Nee, aber ich kannte die bis vor kurzem nicht. Wenn du mit deinem Bauern zwei nach vorne ziehst und es wäre so, dass wenn du nur eins ziehen würdest, du von einem anderen Bauern in der Position geschlagen werden könntest, dann darf der andere Bauer en passant auch schlagen, wenn du zwei nach vorne ziehst, quasi. Es ist eigentlich nicht so schwer. Es klang jetzt mega kompliziert. Es klang mega kompliziert. Ja. Naja, im Zuge der industriellen Revolution ändern sich dann nicht mehr länger die Regeln des Spiels, dafür aber die Menschen, die es spielen. Schach wird zum Massenphänomen. Jetzt ist es bei den Bauern angekommen. Ja, so langsam. Im 18. Jahrhundert eröffnen überall auf der Welt Schachcafés. Ab 1830 beginnt dann auch die große Ära der Schachturniere. Und 1849 erblickt das Staunton Chess Set das Licht der Welt. Und damit wird dann eigentlich überall mit standardisierten Figuren gespielt. Also wirklich so einheitlich. Ne? Aber ist Regeln, das auch die zusammenklappbare? Oder ist das nur das Brett an sich und die Figuren? Ich hätte jetzt eher erwartet, dass es das Design von den Figuren ist, dass sozusagen der Turm so eckig ist. Und okay. Also sicherlich dieses Original Staunton Chess Set, es ist schon so der Maßstab, aber natürlich gibt es auch unterschiedliche Figuren, die ein wenig anders aussehen. Aber so diese, das sind alles in der Bezeichnung, in der Art, im Aufbau und so. Die manchmal ist es ja nur mit Symbolen irgendwie abgebildet, die werden einheitlich und lauter solche Dinge. Also gerade von diesem speziellen Schachset sind die Figuren leicht, aber stabil, elegant, aber praktisch, gut zu erkennen und auch so ein bisschen schick. So, das ist jetzt quasi neu, dass da jemand so richtig Design reingemacht hat, aber die auch so produziert hat, dass sie massentauglich sind. Und damit wird es jetzt überall auf der Welt Menschen möglich, Schach zu spielen. Und es wird jetzt allerdings noch bis 1924 dauern, bis der Weltschachverband FIDE das Design wirklich ein für alle Mal im Turnierreglement auch festschreibt. Also seitdem ändert sich quasi nichts mehr. Wenn man quasi so sagt, so, das ist gemäß dieses Verband, sagt man dann, das ist perfide? Oh, sehr schön. Daher kommt das Wort. Wirklich? Nein. Also, ich habe von Jürgen gelernt. Stranger things have happened. Das stimmt. Also von hier ab ist Schach quasi frozen in time. Es ändert sich im Grunde nichts mehr. Und bis dann Jürgen anfängt Schach zu spielen? Ja, da geht eine Welle durch die Schachgesellschaft. Laola. Zum ersten Mal in der Geschichte der Schachweltmeisterschaft gab es Laola-Bälle. Und also es gäbe noch viele Geschichten, die man über Schach erzählen könnte, gerade wenn so die internationalen Turniere losgehen mit den ganzen Großmeistern, wo so absolute Weirdos dabei waren, wie Bobby Fischer zum Beispiel. Das ist, glaube ich, eine Geschichte für einen anderen Tag. Haben wir A-Folge auch über Bobby Fischer? Ich glaube nicht. Ich bin mir sicher, dass wir es haben. Okay, dann ich glaube doch. und auch gilt auch für die Zeit, als der KGB dann Briefschach verwendet, um Botschaften irgendwie zu verschicken, ist auch eine schöne Geschichte. Oder auch der erste Schachroboter der Geschichte aus dem Jahr 1769, den ihr vielleicht schon mal als Schachtürken gehört habt. Das geht jetzt, glaube ich, an der Stelle zu weit. Nur noch Jetzt wollte ich fragen, aber spielst du Schach? Ich nicht aktiv. Hast du mal? Fehlt ja immer so derjenige, mit dem man spielt. So. Ich habe tatsächlich das gelernt und ich habe früher auch ab und zu gespielt. Mhm. Und wir haben auch schon um Geld Schach gespielt, aber nicht um Finger. Nicht um wie Finger. Viel Geld reden wir? Nicht die Welt. Ich habe mal mit einem gespielt, mit dem war es relativ witzlos. Der hat immer dann seinen Turm weggelassen, weil der wirklich ein guter Schachspieler war. Und dann waren wir ungefähr gleich stark. Der hat freiwillig, also auf beide Türme oder auf einen? Nee, einen Turm, okay. Einen Turm. Und ich glaube, da haben wir um 10 Euro oder so. Also das war nicht die Welt. Und der, von dem ich es gelernt habe, das war der ältere Herr, der bei uns im Haus gewohnt hat, in so einer Einliegerwohnung. Der hat mir das beigebracht und der hat immer ohne Dame gespielt. Und ich habe kein einziges Mal gewonnen. Mhm. Also ein Remis habe ich hinbekommen in der Zeit. Aber gut, da war ich weiß nicht, 12 oder so, 10. Weiß ich gar nicht mehr. Dominik, hast du mal gespielt? Ich spiele auf höchstem Niveau tatsächlich. Glaube ich dir sofort. Also, Welches Ranking hast du auf Elo? Ich habe keine Ahnung, wie mein Elo-Score ist. aber ich habe witzigerweise heute erst das Thema gehabt, dass ich mal wieder gern Schach spielen wollen würde. Aber keine Ahnung, ich bin halt so ein typischer Fall von, wenn man mal sich mit Schach beschäftigt und Menschen, die dann quasi Öffnungen studieren und so weiter und so fort, so, dann bist du halt schnell weg. Also, wir könnten ja mal eine Partie, so Briefschach oder so, ne, wo man immer so einen Tag Zeit hat für einen Zug, das könnte ich mir mal vorstellen. Ja, ich glaube, das entschleunigt. Habe ich in der Schulzeit mit meinem Banknachbarn gemacht, so jeden Tag haben wir quasi einen Zug mitgebracht. Warum schickt ihr einen Brief dafür? Briefchen hat so in der Schule. Ach so. Briefchenschach, trifft es vielleicht besser. Briefchenschach. Ja. Briefchenschach. Ich fand es sehr schön. Ein Freund von mir spielt, ich vermute immer noch, aber der war auch richtig so mit Schachvereinen und Turnieren und so. Und der hat zur gleichen Zeit, also war noch Schulzeit, hat halt ein paar Euro verdient, indem er für die lokale Zeitung Artikel geschrieben hat über lokale Events. Und Schach? Naja, er hat dann halt auch über ein lokales Schachturnier geschrieben und hat da geschrieben, Name hier einfügen, gewann das Turnier souverän. Autor war er selber, Gewinner war auch er. Die Anekdote kommt mir sehr bekannt vor. Bescheidenheit ist eine Zier. Aber er hat gesagt, es hat nicht leider gestimmt. Ja. Wir haben ihn 1000-mal damit aufgezogen. Grüße gehen raus. Vielleicht noch ganz kurz, um das Thema irgendwie abzurunden und weil wir es vorhin explizit auch von den muslimischen Teilen der Welt hatten. Im Zuge der Revolution im Iran im Jahr 1979 wird Schach im Land verboten. 1988 wieder erlaubt. Und die Taliban verbieten es 1990 in Afghanistan und verhaften jeden, der es spielt. Also das ist irgendwie auch noch eine sehr aktuelle Diskussion rund um das Spiel. 2014 wird der geistliche Führer Saudi-Arabiens gefragt, was er denn von dem Spiel hält, woraufhin er und der Grand Mufti Abdul Aziz Al-Ascheik es erneut verbieten. Also es ist heute noch quasi umstritten. Ja, das war Schach. Ich habe noch ein anderes Spiel. Backgammon. Wir bleiben im Iran, da gibt es nämlich ein Sprichwort, sinngemäß, jeder Haushalt muss drei Dinge haben, eine Ausgabe des Koran, die gesammelten Werke des persischen Poeten Hafez und ein Backgammon-Set. Einmal mehr weiß ich, was ich nicht weiß, ich habe noch nie wieder den Namen Hafez vorher gehört. Ach so, jetzt habe ich gedacht, du hast noch nie Backgammon. Sollte ich da eine Wissenslücke schließen? Unbedingt, wer kennt Backgammon? Oh, alle. Wir sind oben. Lass mal oben, wer hat schon mal Backgammon gespielt? Wer kann Backgammon spielen, ohne die Startaufstellung nachzuschlagen? Oh, okay, eine Hand ist oben. Und letzte Frage, wer hat Backgammon schon mal um Geld gespielt? Oh, dafür gehen zwei Hände hoch. Und inklusive Jürgen. Und wer kennt Hafez? Oh, es geht Hände hoch. Sehr gut. Im Iran wird Backgammon wirklich überall und von jedem gespielt. Und das schon sehr, sehr lange. Wobei nicht ganz klar ist, wann und wo genau die frühen Vorfahren des Spiels entstanden sind. Jahrhundertelang haben die Perser ganz ähnliche Spiele gespielt, die gerne auch mal um viel Geld, um Blut, um das Leben von Eunuchen und Blut. So. Blut? Ja, also. Aber nur Blut? Ja, früher war halt. Wie viel? Also so ein Liter oder? Spiel war früher kein Spaß. Ja. Ich wollte sagen, das wäre doch mal eine Aktion hier so zum Blutspenden aufrufen, so ein Spiel Backgammon. Wenn das Spiel zu Ende ist, dann hören wir auf zu zapfen. Spiel schnell! Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass so dieses Brettspiel Dorfromantik gibt, so voll gechillt so. Und dann spielst du aber um Blut. So. Oder während des Blutspendens. Das finde ich einen sehr schönen Bruch. So. Auch im alten Rom wurde viel gegambelt. Ja? Auch der römische Imperator Claudius, der soll sogar einen portablen Spieltisch an seinem Streitwagen gehabt haben, damit er überall... Am Streitwagen? Ja, vor allem, das ist ja wirklich wie ein... Jetzt hör auf aufs Handy zu gucken, wenn du Auto fährst. Das ist echt gefährlich. So, bist du am Streitwagen? Schneller! Ich mach noch einen Zug nebenher und bam, gegen die Wand. Du hast doch vorhin gefragt, wie das so im Krieg diese Spiele so mitgewandert sind. Ja, so zum Beispiel. Ja. Wahrscheinlich über genau diesen einen Streitwagen kam dann Backgammon die Vorläufer davon dann auch in die nördlicheren Länder Europas, auch nach Deutschland. Ich frage mich, ob du gerade nördlich mit Ö oder mit E schreibst. Beides. Ja, das ist ja gut. Und ich sage jetzt einfach Backgammon, auch wenn die moderne Form von Backgammon erst sehr viel später kommt, aber wir reden von Backgammon. Das schleift dich rund. Mit den Römern verschwindet Backgammon nämlich erstmal wieder, nur um dann in den Kreuzzügen neu... Sie haben uns gebracht, die Römer. Das Aquädukt... Die Krankenversicherung und was noch alles? Wein. Ich weiß gar nicht mehr, Wein. Also es wird in den Kreuzzügen wird's neu entdeckt. Im dritten Kreuzzug mussten die Könige von England und Frankreich sogar das Spielen um Geld einschränken, weil es wie eine Seuche unter den Soldaten war. Ja? Also die ständig gab's Streit, ständig wurden die irgendwie ging's irgendwie nur ums Spielen und das mussten die dann verbieten, mussten die untersagen. Die Kirche in Europa hatte mit Schach zwar kein Problem, aber mit Backgammon schon, weil aufgrund der Würfel das viel mehr Glücksspiel-Aspekte hatte. Das sehe ich aber wirklich ein, den Aspekt. Also nicht, dass da die Kirche irgendwas dagegen haben sollte oder so, aber so, dass du sagst, nö, das hat mehr Bestandteile von Glück, weil du halt würfeln musst. Ja, wir kommen da gleich noch etwas ausführlicher drauf. Aber Backgammon macht auch eine gewisse Entwicklung durch, wobei die meisten Regeländerungen, fand ich auch witzig, einzig darauf abzielen, damit man noch besser um Geld spielen kann. Seit 1743 ungefähr ist Backgammon so, wie wir es heute kennen, mehr oder weniger unverändert. So rein jetzt von den Grundregeln, von dem Brett, von den Würfeln, von den Steinen, von den Positionen und so weiter. Aber in den 1920ern droht eine Entwicklung Backgammon von der Lieblingsspielrangliste aller Zocker zu verdrängen. Die Spielkarten. Die sind halt nochmal praktischer, ne? Die sind halt nochmal praktischer und damit kannst du natürlich auch noch viel vielseitiger auch kannst ja ganz viele unterschiedliche Spiele damit spielen. Aber jetzt bin ich echt gespannt. So ist quasi dann Anfang des 20. Jahrhunderts die Spielkarte per se erfunden worden erst? Ich weiß nicht, ob die da erst erfunden wurde, aber das kam dann halt dann so die Welle, ne? Also die hat sich dann durchgesetzt, leicht, portabel, du konntest vielseitig damit spielen. Ja, ich glaube, das ist halt so ein Ding der Massenproduktion. Kannst einfach kopieren, kannst selber basteln zur Not, ja. Und was ist dann der Urvater des Kartenspiels? Das habe ich nicht rausgesucht. Uno. Mau, Mau. Mau, Mau. Nein, Mau war der Ursprung. Mau ist dann die zweite Version, das ist beide Entwicklung. 2.0. Ja. Da ging es dann eigentlich darum, dass man auch besser wetten kann, um Blut und irgendwie Frauen kennenlernen. Spät in den 1920ern setzt sich Backgammon nochmal zur Wehr und es kommt zur letzten entscheidenden Schlacht. Zur letzten entscheidenden Regelerweiterung. Es wird ein weiterer Würfel eingeführt. Oh, der Zweipotenzen. Der es ermöglicht, die Einsätze während des Spiels bis zu 6-mal zu verdoppeln. Ja, also verdoppeln, vierfach, achtfach, 16 und so weiter. Ich fand diesen Würfel als Kind immer faszinierend. Ich hab gedacht, wozu ist der gut? Aber weißt du es heute? Erklär's mal, wie es funktioniert. Naja, ich weiß nicht wann, aber du darfst irgendwann sagen, wollen wir nicht einen Einsatz verdoppeln? Und dann muss dein Gegenüber zustimmen? Oder kann er sagen, nö, und dann hört's auf? Genau. Also es kann jeder anbieten, glaube ich, erstmal verdoppeln und dann geht es immer wechselweise. Also ja, aber was ist, wenn ich jetzt sage, nee, nehme ich nicht an? Will ich gerade erklären. Ist es dann zu Ende? Der anbietet zu verdoppeln, der kann das Spiel gewinnen. Wenn der andere sagt, nee, ich möchte nicht verdoppeln, ist sofort vorbei. Und der andere kann aber annehmen und kriegt damit das Recht, beim nächsten Mal dann zu verdoppeln, also nochmal zu verdoppeln. Okay. Das heißt, ich kann nicht zweimal hintereinander sagen, doppelt und nochmal doppelt. Verstehe. Wenn ich halt schwer im Vorteil bin, ne? Sondern dann wechselt es zum anderen das Recht. Und es geht aber dann halt quasi bis zu 64-fachen. Genau. Also das heißt, du hast einen Würfel, der steht halt drauf am Anfang 1, ne? 2, 4, 8. Ja, am Anfang. Steht am Anfang nichts drauf oder eine 1? Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt hier 2, 4, 8, 64, aber vielleicht steht am Anfang auch 1 drauf. Vielleicht habe ich das auch falsch. Da bin ich nicht ganz sicher. Aber was macht man dann am Anfang? Genau. Ist der gar nicht am Anfang auf 64 in die Mitte, weil keins draufsteht? Ah, am Anfang steht die 64 da. Okay, okay. Alles klar. Also, dann hatte ich es doch richtig hier raussucht, genau. Und dann da gibt es extra in den so guten Brettern extra so eine Mulde dafür, wo man dann so rein. Und 2 bis 64 sind genau 6 Ziffern. Genau. Ja, dann geht's auf. Diese Modifikation ist mir tatsächlich gar nicht geläufig. Also ich muss mal gucken, kennen viele nicht. Ob mein Backgammon, was ich halt von dem üblichen Anbieter von Brettspielen gekauft habe, ob das überhaupt diesen Würfel hat. Also wenn da keine drin ist, das würde mich sehr wundern. Okay, aber habe ich nicht drauf geachtet. Muss ich mal also googeln. Als Kind habe ich auch immer, was ist das für ein komischer Würfel? Genau. 2, 4, 8, 16 und so weiter. Und ihr habt das aber auch irgendwann dann wirklich so mit in die Kneipe genommen und da haben wir das auch durchgezogen. Aber wirklich mit in der Kneipe gespielt? Ja, klar. Cool. Backgammon ist ein echt cooles Spiel. Das macht echt Spaß. Dieses Aufbäumen hält nicht lange an. Bis in die 1950er weicht Backgammon aus der Wahrnehmung der meisten Spielerinnen und Spieler und Backgammon wird zum Spiel auf der Rückseite des Damebretts meistens. Mhm. So. Mhm. Dann aber in den 1960ern tritt der russische Adelige Prinz Alexis Obolensky auf den Plan. Obolensky. Das ist so ein typischer Spoiled Rich Kid. Ja. Mhm. Der verzockt das familiäre Vermögen, handelt mit Immobilien mit Backgammon in explizit. Palm Springs. Noch nicht. Handelt mit Immobilien in den USA und seine wirkliche Mission ist es aber, Backgammon zurück auf die Spielelandkarte zu bringen. Frag mich bitte nicht, warum. Gonna bring it back! Aber das war so einer, der war so ein bisschen auch halt gelangweilt, ne? Muss nicht arbeiten und der hat irgendwie sich in den Kopf gesetzt, er muss jetzt Backgammon wieder salonfähig machen. Soll ich die Welt retten? Nein. Wir sollten Backgammon. Uns jetzt, jeder von uns überlegt sich jetzt bis zur nächsten Folge ein exzentrisches Ziel, was er quasi haben möchte. Ökopoli zurück. Und er hat. Und Kybernetik. Also, dann hast du hier eine gute Blaupause, ja? Ich erwarte, zumindest. Wenn es 1:1 macht, nein. Er gründet den World Backgammon Club. Ja. World Ökopoli Club. Und hält seinen Vorsitz bis zu seinem Tod inne. Er reist um die Welt und erzählt jedem Menschen, den er trifft, von dem für ihn tollsten Spiel der Welt. Ja, werde ich auch machen. Unbedingt. Warum? Ökopoli. Weiß ich nicht genau, warum. Also auch der Toilettenfrau. Allen. Ob sie es hören wollen oder nicht. Allen. Ist ein Papagei. Er organisiert das erste internationale High Stakes Backgammon-Turnier auf den Bahamas. Natürlich, wo sonst? Und im Nachgang viele, viele weitere internationale Turniere. 1967 dann auch in Las Vegas, wo es natürlich hingehört eigentlich. Ne? 1969. Witzig, aber ich finde, das ist irgendwie für mich kein Spiel, das nach Vegas gehört. Also tatsächlich hätte ich gesagt, wie lang dauert das? Gambling. Ja. Ja, der Gambling-Aspekt, ja, aber weil es so gefühlt so ein 1:1-Spiel ist, dass du nicht gegen die Bank spielst, sondern immer so gegen eine Person, fühlt sich nicht so an. Ja, aber ich behaupte, die Spiele sind sehr kurz, weil ich glaube, gerade in Vegas, dieses Verdoppeln, das führt schnell dazu, dass du die Spiele überhaupt nicht zu Ende spielst. Ja, das kann sein, ja. 1969 bringt Obolensky das Buch Backgammon, The Action Game auf den Markt. Also, Philipp. Mit Blut. In den 1960ern sind es vor allem die High Roller, die Backgammon wieder für sich entdecken, also die halt wirklich um hohe Beträge zocken. In den 1970ern ist es dann Hollywood. Roger Moore, John Crawford, Michael Caine, Polly Bergen, sie alle spielen. Auch Larry. In Filmen oder? Nein, hinter den Kulissen. Spielt auch mal, oder? Roger Moore. Spielt ihr mal in einem. Schon, ja. Auch Larry Bird und diverse Sportgrößen zählen zu den, zu den aktiven Backgammon-Heads. Interessant. Hugh Hefner wirft Backgammon-Partys im Playboy-Menschen. Okay. Gut, aber ich glaube, der hat einfach Partys zu jedem Thema geworfen. Der würde auch eine Ökopoli-Party werfen, wenn er noch könnte. Ringo Starr. Sierra Adventures. Playboy-Menschen. Ich liebe Pixel. Ringo Starr, Mick Jagger, Tina Turner, Dr. Christian Barnard. Also, die anderen kennen wir vielleicht. Ich habe jetzt wirklich gerade gehofft, du sagst Dr. Christian Drosten. Barnard ist fast so wichtig. Ja. Das ist der südafrikanische Arzt, der die erste Herztransplantation durchführt. Stimmt. Sogar der spielt Backgammon. Bei Harrods in London werden Edelvarianten des Backgammon-Sets langsam knapp. Das sind die so Schnapsgläser statt Figuren haben, oder? Philip Morris sponsert Backgammon-Turniere. Natürlich. Warum auch nicht? Irgendwann wird den Sponsoren aber dieser russische Prinz zu teuer. So, der ist ein gewisser Exzentriker und der schmeißt halt immer die Riesenpartys mit Champagner und allem Möglichen und das wird den Leuten tatsächlich irgendwann zu bunt. Aber der hat jetzt wirklich diesen globalen Hype ausgelöst. Das kann man wirklich auf diese eine Person zurückführen. Ich würde sagen, er war die treibende Kraft. Das ist halt schon wirklich beeindruckend. Ja. Und das Schöne ist, die Sponsoren suchen sich jetzt einfach einen anderen Influencer. Ja, weil der billig ist? Larry Bird. Ja. Aber dieser Obolensky hat sein Lebenswerk eh schon verrichtet. Aber er hat quasi im Alleingang Backgammon wieder salonfähig gemacht. Aber können wir uns nicht auch so jemanden chartern? Aber was bringen wir zu? Ach, auf den Bahamas. Ja, 1973, die Entwicklung ist noch nicht vorbei. 1973 schlagen die Araber an den Backgammon-Tischen auf. Mit Pferde? Mit Unmengen an Cash. Also die haben sich halt an explodierenden Ölpreisen dumm und dämlich verdient. Some things never change. Bringen jetzt die ganzen Kohle mit und die kennen auch diese Verdopplungswürfel ursprünglich nicht. Und immer wenn die Frage im Raum steht, verdoppeln, dann antworten sie mit, es ist Allahs Wille. Ja? Und dabei sind sie als Spieler eigentlich nur mittelmäßig. Wow. Ja. Sie blasen Unsummen an Cash in die Community, was wiederum einen neuen Schlag Menschen anzieht, die professionellen Bridge-Spieler. Bridge-Spieler, die jetzt auf Backgammon umschlagen. Weil da die ganze Kohle gerade unterwegs ist. Es ist vollkommen absurd, diese. Also, das hättet ihr nicht gedacht, als ich Backgammon gesagt habe, oder? Ja, nee. Also tatsächlich. Viel Kopfschütteln. Tatsächlich, also ich weiß 100% nicht, was Bridge ist, wenn das vielleicht noch jemand erklären kann. Ist das ein Kartenspiel? Das ist so ein Kartenspiel, ja. das auch klassischerweise halt um Geld gespielt wird, aber ich kenne auch das die Regeln so, und Dings nicht. In englischsprachigen Bereich. Ich glaube auch, ja. Okay. Das ist so für mich in einer Liga mit Kanaster, das ist auch irgendwie so halt so ein alte Damen-Spiel. Ich habe, weil du jetzt Tabletten auch so mit dem Altersheim zocken und so. Ich sehe ein paar entsetzte Gesichter im Publikum. Ich habe von Dostojewski Der Spieler gelesen neulich. Und ich weiß nicht, ob das einer von euch gelesen hat. Da geht's natürlich. Da geht es auch um Spielsucht tatsächlich. Das finde ich auch total interessant, weil das ist, glaube ich, so das kürzeste Werk, was er hatte. Aber im Wesentlichen geht es einfach darum, dass halt altes Geld das Geld verspielt, so an den Spieltischen in Karlsbad und Co. Ja. So. Also ich glaube, so Spielsucht ist früher auch noch mal ein größeres Ding in der High Society gewesen. Als es jetzt ist ja irgendwie so typischer hinterm Bahnhof, dass du halt irgendwie diese ganzen gescheiterten Existenzen hast. Aber die alles genau. Beim Backgammon verloren haben. Ja. Also diese neue Riege an Spielern, für die ist Backgammon auch kein Spiel mehr, sondern für die ist das Arbeiten. Nein, für dich ist das ein Job, ja. Und da gehört es manchmal auch dazu, den Gegner zu zermürben, sich ewig Zeit zu lassen für jeden Zug. Und das ist halt eine Entwicklung, die halt fürs Zuschauen und fürs generelle Image von dem Spiel eine Katastrophe ist. Und deswegen dauert es nicht lange, bis Backgammon eigentlich vielen der ursprünglichen Chatsetter irgendwie wieder zu blöd ist und die eigentlich keinen Spaß mehr dran haben. Und die kommen einfach jetzt dann nicht mehr zu den Turnieren, so nach und nach. Kommen einfach nicht mehr. Und das vormals wichtigste Turnier im Jahr, das war immer in Monte Carlo. Da waren sonst 700 Spielerinnen und Spieler zugegen. Im Jahr 2015 waren es noch 120. Und naja, gut, da kommen jetzt auch noch so Sachen dazu wie, dass das Texas Hold'em zum Beispiel ganz viel von diesen professionellen Zockern auch wieder abgezogen hat und ins Poker gebracht hat. Also die goldenen Jahre für Backgammon sind vorbei. Und eigentlich spielerisch ist es auch nicht mehr spannend. Es geht eigentlich nur noch darum, dass du weniger Fehler machst als dein Gegenüber. Also es ist kein interessantes Spiel mehr, sondern es ist nur ein Fehler vermeiden und halt so ein bisschen Glückssache mit den Würfeln. Von Gambling, Spielspaß ist nichts mehr übrig und viele Ex-Backgammon-Profis sind heute Poker-Profis. Jetzt habe ich Bock, Backgammon zu spielen. Gus Hansen ist ein ganz bekannter Pokerspieler, zum Beispiel Philipp Marmorstein, Phil Lack. Eisenbericht. Gehst du auf Go nicht, auch noch nicht ein? Schlecht. Nee. Okay. Vielleicht für eine andere Folge. Nächstes Jahr bei den Spielertagen. Hast du da was beizutragen? Ich mag Go. Also ich habe tatsächlich. Ich mag die Programmiersprache Go. Das meiste habe ich tatsächlich aus einem sehr guten Buch. Jetzt muss ich schnell den Titel von dem Buch nachschlagen. Da stand das meiste über diese Hintergrundgeschichten drin. Das hieß It's All a Game. Also kann ich sehr empfehlen. Da habe ich sehr viel über diese ganzen Spiele rausgefunden. Und da standen auch noch weitere drin. Und ich habe jetzt aber nicht alles mitgebracht, weil das wollte ich jetzt ihr nicht. Solltet ihr das Buch kaufen. Hier mit unserem Amazon Referral Link. So, jetzt habe ich gerade zu Jürgen geschrieben. Jetzt habe ich jetzt, ihr müsst mal kurz die Zeit überbrücken, wo ich jetzt gerade mein Dings wieder suche. Jetzt habe ich es. Mensch, ärgere dich nicht. Ist ein Scheißspiel. Hat keine vollkommen recht. Allzu interessante Backstory. Ich habe es jetzt hier auf der Liste, weil ich vor allem auf eines aufmerksam machen wollte. Das ist ein Scheißspiel. Es wird auch im Blut gespielt. Nee, aber da gehört nochmal ein Komma in den Spieletitel. Und und Jürgen und Kommas. Das ist einfach alles wer, was du zu diesem Spiel zu sagen hast. Kann ich gern machen, okay. Dann Monopoly. Elizabeth Maggie erfindet im frühen 20. Jahrhundert das Landlord's Game. Mhm. Und es soll Spielerinnen und Spieler über Georgism aufklären. Das habe ich schlecht ausgesprochen. Georgism, aber we were down Gerchism. Was ist Gerchismus? Es ist benannt nach dem US-Ökonom Henry George und es ist eine Ideologie, die Privatbesitz berücksichtigt für alles, was der Mensch sich erarbeitet und was er erschafft. Und demgegenüber stehen natürliche Ressourcen, die für alle da sind. Und da gehört zum Beispiel Land dazu. Ja, ich wünschte, das wäre so. Das klingt jetzt ziemlich abstrakt, aber für ihn ist quasi der Grund für alle sozialen und wirtschaftlichen Missstände ist die ungleiche Verteilung von Grund und Boden. Das ist so die Ausgangslage, da heftiges Nicken im Publikum, das ist jetzt stark vereinfacht. Hört. Und dieser George schreibt jetzt die Ideen, die er hat, dazu in einem Buch nieder, das heißt Progress and Poverty, 1879. Und da beschreibt er unter anderem die Idee der Single Tax, also dass Menschen in den USA Steuern wirklich nur noch auf das Land zahlen sollen, das sie nutzen. Mm. Und nur das wird besteuert. Alles andere ist quasi steuerfrei. Genau, also die Idee, wenn ich damit reingrätschen darf, ist, wenn du eine Fabrik hinstellst, dann investierst du und bist dafür zuständig, Fabrik am Laufen zu halten. Wenn jemand dazukommt und arbeitet dort, dann leistet er auch einen Beitrag. Also das Ganze irgendwie hat eine Wertschöpfungskette und tut was. Aber der Typ, der das Land vermietet, auf dem das Ganze steht, der tut nichts aktiv, aber kriegt trotzdem massig Kohle dafür. Und dass man sozusagen das, naja, bestrafen klingt wegen hart, aber sozusagen, dass man das so ein bisschen limitiert und sagt, naja, es ist an dir gelegen, mit dem Land was gescheit zu machen oder es halt wieder abzugeben, weil dafür musst du ordentlich Kohle zahlen. Ja. Genau, und diese Steuer kommt dem Staat zugute und deckt laut George, laut seinen Berechnungen und seinen Modellen, deckt alle Ausgaben, die dann wiederum zum Wohle aller getätigt werden. Also alles, was irgendwie halt Steuerausgaben braucht. Zum Wohle aller? Was sagen Sie über Hot Fuzz? Ja. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Aber das ist auch tatsächlich hier zum Wohle aller, glaube ich. Dieser Kult, der dann, alles klar. Naja, also das ist so das... Im Englischen ist es the greater good. The greater good, ja. Das ist ein Steuersystem, ich glaube, viel einfacher wird es nicht. Ne? Also Single Tax, nur eine einzige Steuer. Und es gibt natürlich jetzt viele Leute, die diese Idee toll finden und da entsteht eine richtige Bewegung draus und das ist die sogenannte Single Taxers Bewegung. Und dieser Bewegung gehört auch Lizzie an. Die hat ganz nebenbei ein Patent auf einen Papiereinzug für Schreibmaschinen. Das ist jetzt nicht an sich nicht sonderlich spannend, aber das ist ein Patent, wo in der Zeit, wo nur 1% der Patente in den USA auf Frauen ausgestellt sind. Mhm. So, deswegen fand ich es dann doch spannend. Cool. Du hast gerade heftig genickt. Hast du weißt? Nee. Ja. Ja. Und es, also sie ist in dieser Single Taxes Bewegung und sie führt ganz schnell dann auch den weiblichen Arm dieser Bewegung an. Und als dann dieser George stirbt, sucht sie jetzt nach einer Möglichkeit, diese Bewegung weiter am Leben zu erhalten. Naja, und da kommt dann das Spiel ins Spiel. Sie gestaltet das sogenannte Landlord's Game in den Jahren 1902, 1903 und dann tatsächlich auch mit Patent im Jahr 1904. Und sie will damit das Prinzip des Landgrabbings veranschaulichen, ne? Also des Anhäufens von Land, ja, Investitionen in Land und immer mehr Land und das dann zu großem Reichtum führt. Und was sie damit eigentlich erreichen will, ist, sie wird demonstrieren, wie das dazu führt, dass die Grundbesitzer immer reicher werden und die Mieter konsequent verarmen. Also tatsächlich, seit Jahr und Tag bin ich jemand, der sagt, Monopoly ist einfach nur noch furchtbar und man hockt dann stundenlang und schaut zu, wie die Reichen noch reicher werden und hat eigentlich schon längst verloren. Und das ist, also ich habe das schon mal als Gerücht gehört, dass es tatsächlich halt… Es war eigentlich eine soziale so eine Parodie Kritik oder ist an dem sarkastisch, Ganzen. Ja. Und das ja eigentlich wirklich, also dann… laut Konzept keinen Spaß machen. Also soll, wir sind noch nicht hundertprozentig bei Monopoly, aber die Anekdote ist richtig. Die Idee war Aufklärung durch Abschreckung. Ja. Aber ganz kurz, ich gebe dir nur ein, zwei Tipps gerade, weil ich habe jetzt auch schon mehrere Artikel drüber gelesen, dass Leute sagen, naja, das Problem viel an Monopoly ist, dass es Leute falsch spielen. Oh, da kommen wir dann auch noch drauf, aber du darfst gerne vorgreifen. Es geht nur um die originalen Monopoly-Regeln zum Beispiel. Ja. Also es kann jetzt eigentlich mich vertue. Es gibt aber eine zentrale Regel, die falsch interpretiert wird. Ja, zum Beispiel, wenn du auf einer freien Straße landest und du kaufst sie nicht, was passiert dann? Es sagt jemand im Publikum, du musst sie versteigern, dann kann sie jeder in der Runde kaufen, sofort. Auch dieses, wenn du Geld irgendwie in die Gemeindekasse zahlen musst, geht es nicht in die Mitte und wenn du bei Freiparken landest, kriegst du Geld. Das du ist die Zentrale. Und du darfst auch niemandem Geld leihen in der Runde. Das ist auch nicht erlaubt. Und wenn du die drei Sachen machst, dann killst du relativ schnell die Leute in der Runde. Aber wenn du das, oder besser, wenn du es nicht machst, dann dauert es noch viel länger. Also die zentrale Regel ist das mit dem Freiparken. Das machen viele falsch. Mhm. Witzigerweise. Also ich meine, alles, was man an Steuern, an Gemeinschaftskarten, Strafen, an wenn man auf das Feld kommt, zahlt, das legen viele in die Mitte. Genau. Und wer dann auf das Freiparkenfeld landet, der nimmt das Jein. Das ist eine beliebte Hausregel und die führt dazu, dass das Spiel unendlich lange dauert, weil immer wieder Geld ins System gepumpt wird. Ne? Auch wenn du eigentlich schon am Verlieren bist, kriegst du plötzlich wieder ein bisschen Barvermögen. Und das war aber so häufig fehlinterpretiert, dass sogar die Schreiber der Anleitungen früher das falsch geschrieben haben, weil die von dieser Regel überzeugt waren. Also die mussten auch immer wieder rauskorrigiert werden aus den Regelwerken, weil es da teilweise falsch drin stand. Ganz bemerkenswerte Regel. Aber wer ist denn der Hüter der Regeln, wenn nicht diejenigen, die Regeln schreiben? Also das irritiert mich jetzt gerade. Naja, der das Patent oder der das Spiel erfunden hat und das Recht dran hält. Ich meine, der das Handbuch schreibt, ist nur ein Auftragsschreiber. Aber selbst die waren so überzeugt von dieser falschen Regel, dass die das damit reingeschrieben haben. Und es wurde dann normalerweise vor der Veröffentlichung wieder rausgestrichen. Aber im ersten Moment waren die davon so überzeugt, dass die das einfach reingeschrieben haben. Und eine andere Sache, die ich gelernt habe, wenn du arschig bist im Spiel, dann machst du sozusagen, sobald du nicht auf irgendwas eine Straße voll hast, machst du im Zweifel einfach überall Hypotheken drauf, verdienst du zwar nichts, aber okay, und sobald du aber eine Straße voll hast, baust du wie ein blöder Häuser drauf, aber du upgradest nie auf dem Hotel. Mhm. Weil eine Regel im Spielbrett sagt, in der Anleitung sagt, du darfst nur so viele Häuser bauen, wie im Spiel beiliegen. Das heißt, wenn du nicht auf dem Hotel upgradest und warst relativ früh mit Häuser bauen dran, kann nie wieder jemand Häuser bauen, wenn du es geschickt anstellst. Okay. Genau. Also, die... Das ist trotzdem ein doofes Spiel, finde ich. Oder kein tolles Spiel, aber genau, es macht es irgendwie interessanter. Ich bin jetzt so kurz davor, doch zu erwägen, es mal jemals wieder zu spielen. Ja, für mich reicht es nicht. Um Finger. Ganz ehrlich, für mich reicht es nicht aus, es geht um Blut. Ich glaube, die Sachen muss man sich mal angucken. Ich habe neulich eine Blutwurst gegessen. Auch schön, auch schön. Und ich muss sagen, ich fand es wirklich eklig. Was? Also es war wirklich, ich weiß, also die Konsistenz war zu flüssig. So. Und ich hatte auch keine Beile. Ist Wurst flüssig? Ja, weil es zu blutig war. Okay, gut. So, aber dass gerade du sowas aus deinem Munde... Ich weiß, aber du musst... also zu etwas, ich mir wirklich, etwas in deinem das Munde... Das war wirklich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, wie unvorstellbar widerwärtig müssen andere Menschen das jetzt finden. Wie widerlich bin ich eigentlich? Wenn ich es schon eklig fand. Okay. Können wir noch mal ganz kurz zurück zu den Anfängen von Monopoly? Ach ja, da war ja was. Also es gibt Hinweise darauf, dass Lizzie sich für das Spiel Ideen von einem Spielprinzip von einem Indianerstamm irgendwie geklaut hat. Also die hatten irgendwie ein Spiel, ich weiß nicht, was sie sich da genau genommen hat, aber sie hat sich da bedient, das konnte jetzt aber nie so richtig belegt werden. Fakt ist aber, dass... Ja, die Indianer bauen noch immer Casinos. Bestimmt. Wow, das, Leute. Fakt ist aber, dass sie auch ganz nebenbei auch wieder ein neues Spielprinzip etabliert hat. Auf einem Spielbrett gab es vorher so in der Form nicht, dass man nämlich mehrmals im Kreis läuft, statt irgendwie von Start zu Ziel. Ah. Das war auch neu. Sie gründet jetzt dann auch eine eigene Publishing Company, um das Spiel zu vermarkten, bietet es dann aber auch 1909 den Parker Brothers an, die es erstmal als zu kompliziert ablehnen. Und es ist dann ein Professor Scott Nearing aus Pennsylvania, der am Anfang so ein bisschen für Erfolg sorgt. Der nutzt nämlich eine Kopie von diesem Landlords Game, um seinen Studenten das Konzept des Rentenwuchers zu erläutern. Des Rentenwuchers? Ja. Er hat es wahrscheinlich auch leicht abgewandelt. Und das ist so ein Ding in der Zeit. Ne? Viele nehmen so ein Spiel, machen sich von Hand eine Kopie von, wissen schon gar nicht mehr, wie das Originalspiel heißt. Ja? Also er hat das alles von Hand auch dann kopiert und vervielfältigt. Und weil er und seine Studenten den Namen nicht kennen, nennen sie es dann einfach das Anti-Landlord-Game, was ich schön finde, was sehr nahe am Original ist. Und die Studierenden finden den Namen aber blöd und die kommen dann tatsächlich auf Monopoly und auf Business so als Name für das Spiel, wenn sie dann wieder ihre eigenen Kopien anfertigen. Hattest du mal eine eigene Monopoly-Kopie? Ich hatte ein Original. Ich habe immer noch eins. Gemacht. Ich hatte überlegt, ob ich für heute eine mitbringe, so eine 8-Version, aber das war mir dann zu viel Arbeit. Nee, ich mal selber eine gefertigt mit Straßennamen aus der Stadt, aus der ich komme. Ja, das ist aber selber gemalt. Das ist ja so ein Ding, das kannst du ja auch kaufen quasi. Aber die App dafür geht nicht mehr, glaube ich. Also das ist schon wieder, Das Produkt gibt's noch, aber du kannst es nicht mehr drucken lassen. Ich finde es total witzig, dass du jetzt Monopoly rausziehst, weil ich neulich den Wikipedia-Artikel drüber offen hatte. Ihr Streber, er hatte was? Zu Schach und du zum Mono? Ja, aber nee, was ich nämlich, also es ging nur eigentlich darum, wie hießen eigentlich die Straßen? Gehst du da noch ein bisschen drauf ein? Nee. Natürlich. Was ich nämlich, also es war nur ein, gibt's die und die Straße? Und danach geguckt und dann war ein, huch, aber da gibt's ja mehrere Definitionen. Weil wir dann irgendwann festgestellt haben, oh, es gibt eine österreichische Version, wo es andere Plätze und Straßen gibt und eine Schweizer. Und bei den Schweizer haben auch noch die verschiedenen Straßen einen Kanton zugeordnet. Ach so, jetzt. Wo ich mir auch denke, wer diese assige Badstraße am Anfang und sowas kriegt, der würde sich auch denken, so, was habt ihr uns zugeordnet? Ey, ihr kriegt gleich aufs Maul. Jetzt habe ich gedacht, die haben einfach nur ein Lee hinten dran. Nee. So das Badstraßli, Turmstraßli, Schlosserli. Und wir haben gerade drei Schweizer Hörer verloren. Es tut mir leid. Soll ich noch weitermachen, dass wir noch mehr? Nee. Also, das ist so eine interessante Entwicklung in den Anfangszeiten. Haben wir eigentlich keine Infos mehr in verschiedenen Sprachadaptionen bekommen? Möchte ich hiermit offiziell nochmal aufrufen. Also wenn ihr noch Dialekte sprecht, bitte lasst uns zukommen. Oh, die gerne waren für Intros. Absolut fantastisch. Sorry für die Unterbrechung. Sonst muss ich imitieren und das ist für alle. Das will niemand. Schmerzhaft. Also ein bezeichnende Entwicklung in den Anfangstagen von diesem Landlords Game oder Monopoly ist, dass es halt immer weiter kopiert und abgewandelt wird. Es gibt bald eine Version für Atlantic City mit eigenen Straßennamen. Es kommt dann ein Mann mit Namen Charles Todd, der auch wieder eine eigene Kopie macht. Toddopoli. Die seinem Freund zeigt, Charles Darrow. Darrowlopoli. Und der ist jetzt einer, der so eine Kopie hernimmt und sich denkt, da steckt eigentlich was drin. Das nochmal richtig schön irgendwie aufbereitet, da irgendwie das ein schönes Brett irgendwie gestaltet und so weiter. Er würde das dann gerne in Eigenregie eigentlich auch veröffentlichen. Er hat aber nicht das Budget dafür. Und deswegen bringt er erstmal nur das Brett und die Anleitung raus, hat aber keine Spielsteine. Kann er nicht beilegen. Nein, da kommen die her. Und er empfiehlt in der Anleitung, dass man dafür einfache Haushaltsgegenstände wie Knöpfe oder Ähnliches verwendet. Und ein Finger, wie heißt der? Finger? Nein. Den Fingerhut. Fingerhut heißt. Bügeleisen. Mhm. Bügeleisen. Da ist ein ganzes Bügeleisen drauf. So. Aber es gab, glaube ich, auch Bügeleisen in den. Ja, aber wenn du einfach ein Haushaltsbügeleisen nimmst, wäre das ein bisschen groß. Und Darrow's ist jetzt auch, der entwickelt es quasi ein Stück weiter und bietet es auch wieder den Parker Brothers an. Hello again. Und dann auch Milton Bradley, also MB. Und die wollten dann unbedingt eine Parkstraße. Und beide finden es aber immer noch zu kompliziert. Und die Verkäufe laufen aber langsam an von seiner selbstproduzierten Version. Und es steigt dann doch auch irgendwie die Nachfrage. Also kriegen alle mit, irgendwie, das verkauft sich doch ganz gut. Und schließlich steigen die Parker Brothers doch ein und kaufen ihm quasi dieses Spiel ab und entwickeln es nochmal weiter. Aber nur wenn Schlachtschiff reinkommt und eine Schubkarre. Nee, mit schönen Grafiken, mit richtig gestaltenden Geldscheinen, mit Spielfiguren. Und das Spiel wird ein richtiger Verkaufsschlager. Ja, und es schlägt damit eine Schneise für Spiele, die sich einfach auch an ein erwachsenes Publikum richten. Was ist deine Lieblingsfigur? Ich glaube, ich hatte tatsächlich ein Monopoly-Set, bei dem gab es gleichförmige Figuren in unterschiedlichen Farben. Deswegen bin ich raus an der Stelle. Aber so von diesen Figuren? Ich weiß gar nicht, was es alles gab. Ich hatte wirklich eins. Wo ja, das ist jetzt natürlich wieder ein Problem, weil ich glaube, eines haben sie jetzt auch irgendwie ausgetauscht. Zuletzt, und es gibt in mehreren Iterationen diese Figuren. Also schauen wir mal, ob wir sie zusammenkriegen. Also es war ein Bügeleisen, ein Kriegsschiff. Es gab auch ein Auto. Genau, so ein, und zwar so ein zigarrenförmiges, ja, genau. So ein richtiges Rennauto. Gab es Mr. Monopoly auch als Figur? Nee. Ne? Ein Kriegsschiff. Ein Kriegsschiff, echt? Ja, so ein kleines Kriegsschiff. Weiß ich. Einen Hund, also so ein Schnauzer, glaube ich. Also jetzt erfindest du Sachen. Ich bin wirklich raus. Aber also beim Thema Kriegsschiff möchte ich allen hier ins Gedächtnis rufen, dass Schiffe versenken heißt ja Battleship auf Englisch. Ja. Und es gab einen Film mit Rihanna, einen Spezialeffekt getriebenen Film, quasi das Schiffe, war doch eine Adaption Schiffe versenken. Von einem Brettspiel. Ja? Ja. Also falls ihr es vergessen habt oder da draußen noch nicht wusstet, ich denke, dass... Jetzt verdrängt es wieder. Ja. Ihr habt mich vorhin ja nicht ausreden lassen, aber es gab 1972 einen Film mit Uschi Glas zum Thema. Mensch, Monopoly? Ärgere dich nicht. Nein, nicht wirklich. Doch. Aber wundert mich das null. Ja, gab's. Ich glaube auch für Monopoly, da komme ich gleich noch drauf. Hast du ihn angeschaut als Recherche vorher? Nee, aber ich mache jetzt echt mal so eine Liste mit diesen ganzen Filmen und schaue mir die dann alle nacheinander an. Also. Alle nacheinander, oh mein die Gott. Parker Brothers haben jetzt dieses Spiel genommen und wollen das jetzt ihrerseits patentieren lassen. Und da stoßen sie jetzt aber natürlich auf das Problem, hey, Moment mal, der Typ, der uns das verkauft hat, ist ja gar nicht unbedingt jetzt der alle Rechte an diesem Spiel hat. Und sie entdecken mehrere Spiele, die jetzt dem, das sie gekauft haben, verdächtig ähnlich sind. Also Inflation gibt's da draußen und Finance, ne, und eben das Landlords Game. Und deswegen kaufen sie jetzt all diese Rechte ein, 1935 dann auch die Lizenz von Lizzie. Sie geben ihr $500 und versprechen, neben Monopoly auch das Landlords Game mit zu veröffentlichen. Mhm. Monopoly hat bis zum Jahr 1935 bereits mehr als 250.000 Exemplare verkauft, was auch schon relativ viel ist. Und findest du, ja? Ja, und 1936 wird die Nachfrage so groß, dass die Spielefabrik einen Dreischichtbetrieb einführt und die Produktion aller anderen Spiele vorübergehend einstellt. Ich stelle mir halt wirklich so einen kraftwerkartigen Raum vor, wo irgendwie so gestellte Männer reingehen und irgendwelche Frauen und dann so rußbeschwärzt rauskommen und sagen, ich weiß, was ich heute gemacht habe, ich habe Monopoly produziert. Bald trudeln 20.000 Bestellungen pro Woche ein für Monopoly. In diesem Jahr gehen 1,75 Millionen Exemplare über den Ladentisch und das, obwohl sie unterwegs den Preis auch nochmal um 25% erhöhen. Also es kannst nicht nachvollziehen. Also das ist wirklich was, das ist auch kein Spiel, an dem ich mich irgendwie satt gespielt habe, sondern ich fand es schon immer scheiße. Ich glaube, Lizzie. Aber vielleicht hast du noch nicht Star Wars Monopoly gespielt oder Simpsons Monopoly oder Monopoly. Ich glaube, Lizzie. Monopoly wäre halt schon geil. Lizzie kann das, glaube ich, auch nicht so richtig nachvollziehen. Und vor allem wartet sie darauf, dass jetzt ihr Spiel eigentlich, ihr weißt, mit dem lehrreichen Anspruch, ne? Jetzt, Monopoly ist jetzt nicht mehr, das transportiert nicht mehr hundertprozentig das, was sie eigentlich vorhatte, ne? Ursprünglich. Und deswegen ist sie sehr froh, dass 1939 dann endlich auch das Landlord's Game in die Läden kommt über Parker Brothers. Allerdings nur in extrem kleiner Auflage. Und es findet eigentlich auch keine Abnehmer. Und die Händler verlangen bald, dass die Parker Brothers das Spiel zurücknehmen, sonst drohen sie, dass sie auch Monopoly aus den Regalen werfen. Okay. Aber das macht doch kein Händler ernsthaft, wenn so eine Nachfrage ist, Monopoly rauszunehmen. Ja, der schlückst du doch die Kröte, das Spiel, das keiner kauft, noch mit irgendwo hinten in die Ecke zu legen. Das ist halt die Drohung, die sie ausgesprochen haben. Lizzy verdient an der Sache insgesamt wenig bis gar nichts, während Darrow's durch Monopoly zum Millionär wird. Also der es einfach nur genommen und verkauft hat. Nö, das passt gut zum Spiel. Irgendwie schon. Ja. Bis 2016 werden mehr als 250 Millionen Monopoly-Sets vertickt. Das meistverkaufte Spiel bis dato. Wird in Sachen Bekanntheit vermutlich nur von Schach übertroffen. Ich habe kurz überlegt, wenn es tatsächlich eine Variante von Das Ach gäbe und statt Gefängnis haben wir eine bequeme Couch. Ich wollte sagen, du musst lang würfeln, bis du aufstehst. Ne? Das stimmt, das sind ja auch nicht 3 Runden, bis er raus muss, sondern 30. Dominik will gar nicht so. Obwohl Lizzy in Interviews ziemlich glaubwürdig belegen kann, dass sie die Vorlage erfunden hat, geht Charles Darrow schließlich als der Erfinder von Monopoly in die Geschichte ein. Und die ultimative Pointe an der Geschichte ist, wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, der ursprünglich erhoffte Lerneffekt, der bleibt aus. Es tritt eigentlich komplett das Gegenteil ist geil, für Spaß zu haben. Monopoly wächst heran zum Sinnbild für absoluten Kapitalismus. Ja. Und als solches wird es bald in den UdSSR und China verboten. Und auch Fidel Castro lässt auf Kuba alle Exemplare einsammeln und zerstören. Ja. Finde ich auch gut. Ja. Wusstet ihr, dass Fidel Castro eine unglaubliche Milchaffinität hatte? Nein. Erzählen Sie mir mehr davon. Ich habe neulich ein 6- oder 7-Minuten-Video angeschaut, wo er nur hat, Milch getrunken hat. Unter anderem ein Supercut, der Fidel Castro Milk Drinking Supercut. I kid you not, aber er hat unter anderem hat er Kühe importieren lassen, die mehr Milch produzieren, hat eine absurde Kühlanlage irgendwie, Gebäude bauen lassen, hat aber auch nicht funktioniert. Dann hat er irgendwie den Wissenschaftlern auf Kuba gesagt, dass sie. Hat er da die Kühe reingesteckt oder ja, hat funktioniert? Also da war es ihnen halt zu kalt. So. In Kuba war es ihnen sonst zu warm und da drin war es ihnen zu kalt. So. Der hat die Kühe gekühlt, nicht die Milch. Er hat eine Kühlanlage gebaut. Eine Kühlanlage. Nein, damit die. Der Kühe. Also mehrfach Plural von Kuh ist Kühl. Er hat aus irgendeinem Land, wo es kühler war, hat er sich extra Kühe importieren lassen, die quasi mehr geile Milch produzieren. Und dann hat er irgendwie sogar genetisch irgendeine super Kuh irgendwie generieren lassen. Und hat irgendwie, also I kid you not, er hat, glaube ich, als die gestorben ist, die eine, die er dann funktioniert hat, hat er eine Statue errichtet und hat irgendwie, glaube ich, sogar einen Staatstrauertag oder so ausgelassen. Also nur, dass ich die Frage gestellt habe, das ist nicht irgendwie eine South Park-Folge, die du da angeguckt hast. Nein. Okay. So. Ey, vor allem, überleg mal, wie es dann hin explodiert wäre, wenn du die Milchschnitte gezeigt hättest. Ja, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. So. Ich hab's gedacht, wahrscheinlich hat er von den Zigarren einfach immer Sodbrennen und da hilft ja bekanntlich Milch. Vielleicht kommt das. Das ist, glaube ich, gar nicht gut, Milch auf Sodbrennen zu trinken. Doch. Wirklich? Doch, das sagt man so. Das sagt man, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Echt? Vielleicht hat es deswegen bei mir Nicole gerade was so. Wir kommen zur Apothekenumschau, 3 alte Männer. Also, während Monopoly spielen, eine Zigarre rauchen zu müssen, Blutspenden und Milch zu trinken. Zwei meine absolut Worst Case Dinge. Jetzt fällt uns vielleicht noch was Drittes ein und dann haben wir meine absolute Hölle. Also die Geschichte von Monopoly mit Füßen. Ist Lemon Tree von Fool's Garden gleich. Von Fool's Garden. Ja. Die Geschichte von Monopoly ist noch nicht zu Ende erzählt. Es gibt da diesen Publisher von Monopoly im Vereinigten Königreich, der heißt Waddington. Und der soll im Laufe des Zweiten Weltkriegs vom englischen Geheimdienst MI9 kontaktiert worden sein. Der hat dann den Auftrag gekriegt, dass er Kartenmaterial auf Seidenstoffstücke druckt, die dann an englische Kriegsgefangene geschmuggelt werden sollen. Und er ist wohl weit und breit der Einzige, der sowas drucken kann, also der auf Seide irgendwie beständig drucken kann. Und wie die dann ins Lager geschmuggelt werden sollen, da hatte MI9 auch eine Idee. Die verstecken die Karten in Monopoly-Spielfeldern und spenden diese Spielsets dann über ein Netzwerk an falschen Hilfsorganisationen an Kriegsgefangene in Deutschland. Also ihr beide seid ja die großen entbehrliches Fans so und ich zum ersten Mal habe ich einen Wunsch an unsere Kollegen von den Bärliches, so, könnt ihr bitte eine Folge machen über die MIs? Oh, weil tatsächlich mal aufzuschüsseln. Habe ich neulich ein wenig mich mit James Bond beschäftigt und bin darüber hinauf quasi, ist ja gab's MI, gar nicht wirklich. MI5 und MI6 sind ja was, die. Du hast vollkommen vergessen, dass wir so das in der Folge auch schon mal aufgearbeitet hatten. Was wirklich? Stimmt, das MI, stimmt, was ist wann? Bei dem bei Duschko Bobhoff. Mhm. Wirklich? Ja. Okay, für was die verschiedenen MIs, ja, stehen. Innen, aber auch dann 8, Inland, 9, Sicherheit, so. Ja, außen. Die sind aber nur auf 5 und 6 eingegangen. Bei 9, aber es gibt ja noch 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Und ich glaube, es geht bis 14. Also da sind dann auch wirklich unglaublich spezifische Furzabteilungen dabei. Das wird mich interessieren. Ich glaube, das kann man eher an Poschi richten. Der ist so derjenige für, Poschi, für die so Bürokratie-Liebhaberei. Ja, das ist, klingt auch wie eine Beleidigung, ist dir schon bewusst, oder? Nee, die findet aber so weirde bürokratische Konstrukte spannend. Ja, das also klingt immer noch wie eine Beleidigung. Nein, nein, er mag sie nicht, er findet sie faszinierend. Er ist von außen angucken. Zunehmend wie eine Beleidigung. Also, Moment. Ich gar nicht. Die eigentliche Frage an der Stelle ist, wie macht man jetzt Seide in ein Monopoly-Spiel? Wie soll denn das funktionieren? Also, die fertigen dafür extra Monopoly-Spielpläne aus zwei Schichten Pappe an, in die dann zwischendrin ein Stück Seide mit dem Kartenmaterial gesteckt wird. Und um anzuzeigen, welche Karte in welchem Set versteckt ist, das ist mein absoluter Lieblingsfakt, werden unterschiedliche Monopoly-Straßennamen jeweils mit einem Punkt am Ende versehen. Wenn die Straße Mayfair zum Beispiel einen Punkt am Ende hat, dann bedeutet es, dass eine Karte von Norddeutschland, Norwegen und Schweden enthalten ist. Wenn ein Punkt bei Free Parking ist, dann bedeutet es, dass eine Karte von Deutschland und Frankreich in dem Set versteckt ist. Das ist doch ein geiles Konzept, oder? Ich liebe es. Es ist so gut. Dem Monopoly-Spielgeld werden außerdem echte Banknoten in Reichsmark und anderen europäischen Währungen beigemischt. Und die Übergabe der präparierten Spiele, also von diesem Produzenten dann an den Geheimdienst, dafür nutzen sie dann so ein Fundbüro an der U-Bahn-Station. So geben die dann quasi ab und so richtig, wie man sich es im Agentenfilm vorstellt. Und diese Geschichte mit diesen Spielsets, die kommt irgendwann im Jahr 1985 an die Öffentlichkeit und dann melden sich unzählige Ex-Kriegsgefangene bei dem Spielehersteller Weddington und bestätigen, dass sie mit seiner Hilfe seinerzeit fliehen konnten. Von den 21.000 Kriegsgefangenen aus dem Commonwealth, die im Krieg aus Gefangenenlagern entflohen sind, konnten, so sind die Schätzungen der Regierung im Vereinigten Königreich, konnten etwa ein Drittel mit Hilfe eingeschmuggelter Seidenkarten des MI9 geflüchtet sein. Nicht dein Ernst. Ist geil, oder? Absolut geil, wenn du dir vorstellst, dass die mit Monopoly-Sets befreit wurden. Das ist wirklich, aber es ist ja auch eine hohe Gesamtanzahl. Aber was Wahnsinn. Mich interessieren wird, wie wussten die das irgendwann? Oder wie haben die das rausgekriegt? Ich weiß nicht, wie da müssen auf anderem Weg ja Informationen geflossen sein, ne? Dass dann irgendwie schaut nach den Punkten auf den Straßen und so weiter. Also wenn du eine vor dir hast, musst du sie irgendwann auseinanderrupfen. Ja. Und woher weißt du sozusagen, ey, zerleg das Ding mal, zwinker, zwinker. Ja, ja, das weiß ich auch nicht genau, aber vielleicht war das schon Teil der Grundausbildung, ne? Dass die sowas irgendwie im Monopoly spielen. Okay. Wahrscheinlich, ja. Ich habe noch zwei, drei Trivia-Fakten, die mir auch so nicht bewusst waren. Im Originalspiel von Elizabeth Maggie gibt es Regeln für zwei Spielarten. In der einen werden alle Spieler für das Erarbeiten von Wohlstand belohnt. In der anderen wird nur belohnt, wenn Spieler Monopole aufbauen und andere Spieler rausdrängen. Also da gab es nochmal so zwei Abwandlungen, um das quasi also zu verändern. Also Kooperation belohnen und das andere bei ein Nein, irgendwie genau. Der Arsch soll gewinnen. Eine Verfilmung ist geplant, aber noch nicht veröffentlicht. Auf IMDb steht 2027 als Erscheinungsjahr. Aber ist denn nicht irgendwie Leonardo DiCaprio oder so mit dabei? Oder Ryan Gosling? Ich weiß es nicht. Andere Fakt ist, dass viele Monopoly falsch spielen und sogar die Anleitungsschreiber diese Regeln nicht wussten, hat man ja gerade schon. Und seit 2007 liegt dem Spiel ein Speedwürfel bei, also ein dritter Würfel, der die Spielenden schneller über die Felder ziehen lässt. Das wusste ich auch nicht. Wusste keiner? Sehr gut. Was bringt es? Nee, dass es halt schneller geht, dass es nicht so endlos. Ist das nicht ein deutliches Zeichen, dass das Spiel scheiße ist, wenn man, also. Wenn man es so schnell rumbringen will. Ja, how much more obvious can it be? So, also. Gehen wir weiter zum nächsten. Ja. Ist euch bewusst, dass es Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang ein Ding war, Schlachten vorab als Spiele durchzuplanen? Ja. Nein? Doch. Naja, es gibt da so eine Geschichte, dass 1941 in Tokio etwa 30 japanische Generäle zusammensaßen und ein geheimes Kriegsspiel gespielt haben. Das Thema natürlich der Angriff auf Pearl Harbor. Und das war so, dass in der Mitte des Raums einfach ein langer Tisch mit ganz vielen Karten stand und überall an den Wänden waren Informationen über den Pazifischen Ozean und so weiter und das halt Spione irgendwie zusammengetragen haben. Und in dem Spiel gab es dann zwei Spielparteien. die, die den Angriff für eine gute Idee gehalten haben, gegen die, die gesagt haben, naja, also nee, das können wir nicht machen, das wird eine absolute Katastrophe. Die haben gegeneinander quasi so ein Planspiel gemacht. Und dazu haben sich die Spielparteien dann in angeschlossene Räume zurückgezogen und über den Boten quasi ihre Spielzüge übermittelt. Also, dass die nicht direkt miteinander, die sich nicht belauschen konnten. Und wie genau das Regelwerk war, weiß ich nicht, aber das muss super ausgetüftelt gewesen sein. Denn ich weiß, die erste Partie endete in einem Desaster für die japanische Seite, weil bei dem Versuch, die Flotte heimlich in Stellung zu bringen, ein Ölfleck aus einem U-Boot von der amerikanischen Aufklärung entdeckt wird. Und so kann die Gegenseite dann rechtzeitig reagieren, Verteidigung in Stellung bringen. Und das führt dazu, dass Japan und USA im Krieg dann sich gegenüberstehen und ein ordentlicher Teil der japanischen Flotte zerstört wird. Aber jetzt im Spiel? Im Spiel, im Planspiel. Okay. Und sie machen dann eine Revanche. Also es gibt im Planspiel so eine Art Karte, die du ziehen kannst, mit Öl läuft aus und du wirst gesehen. Ich sage, das Regelwerk würde mich wirklich interessieren, weil das klingt sehr ausgetüftelt. Sie machen dann noch eine Revanche und beim zweiten Anlauf kann die japanische Armada wirklich ungesehen bis Pearl Harbor vordringen und eben alles vernichten. Absoluter Erfolg. Dann verstreicht ein Monat und sie machen noch eine dritte Runde mit einer reduzierten Angriffsflotte, also viel weniger Schiffen. Und wieder können sie durch geschickte Planung, geschickte Navigation, geschickte Strategie den Sieg davontragen. Und mit dieser gewonnenen Zuversicht zieht Japan dann am 7. Dezember 1941 mit echten Schiffen los und der Ausgang ist bekannt. Der Angriff lockt die USA schließlich in den Weltkrieg, zieht die Entwicklung der ersten Atombombe nach sich und so weiter. Aber alles sehr stark gestützt durch so ein Planspiel vorab. Und das fand ich wahnsinnig spannend und habe dann mal irgendwie ein bisschen tiefer gegraben und das Ding ist, das gibt's schon sehr viel länger und in der Geschichte immer wieder. Das erste, was so bekannt ist, ist 1559, als Graf Reinhard zu Solms ein Kartenspiel entwickelt. Damals schon Kartenspiele gibt's schon deutlich länger, mit dem er militärische Formationen planen kann. Das war die erste Form davon. Mhm. Und einige hundert Jahre später, 1780, sind Mathematiker Johann Hellwig ein Brett, ganz ähnlich wie ein Schachbrett, wo man mit Würfeln dann Schlachten durchspielen kann. Und später gibt es dann noch einen preußischen Leutnant, Georg von Reiswitz, der diesem Konzept sogar noch dreidimensionales Gelände hinzufügt und das Ganze Kriegsspiel nennt. Jetzt sind wir bei Tabletop. Und der fertigt später dann aus diesem Kriegsspiel auch eine Variante an, die portabel ist, so modular, die man auseinandernehmen kann, damit er damit zum König in Potsdam gehen kann und ihm dieses Kriegsspiel präsentieren kann. Und der König ist erstmal begeistert und spielt mal für ein paar Wochen lang fleißig dieses Kriegsspiel. Findet's am Stück. So das komplette Königreich ist komplett führungslos. Ich glaube, ganz so krass ist es nicht. Und er verliert relativ schnell auch wieder das Interesse dran. Aber der Sohn von Reiswitz, der gründet derweil den Kriegsspielclub in Berlin, wo sich dann die Offiziere zweimal die Woche treffen zum Spielen. Also okay. das nimmt wirklich Ausmaße an. Ne? Das wird wirklich ein Ding. Und das ist die Origin Story für die Spielertage in Erlangen. Ich glaube, ja. Ja. Passt, oder? Bleiben wir die Woche, okay. Das Ganze ist so ein Erfolg, dass 1824 die preußische Armee dann anfängt, in der Ausbildung das Kriegsspiel zu verwenden. Und sie sagen, oder ja, fast wie Ökopoli. Oder so denkt man es heute, es ist einer der entscheidenden Faktoren für die großen Erfolge der preußischen Armee in den folgenden Jahrzehnten. Dass sie einfach viele Manöver, viele Strategien, schon allein das Durchdenken, das Durchsprechen, das gemeinsame Sprache finden und so, ne? Das hilft ungemein. Aber das ist jetzt tatsächlich der Moment, wo ich meine Frage stelle, die ich mir schon oft gestellt habe. Ein Feldherr zum Beispiel kann ja total den Ausgang einer Schlacht beeinflussen, so Napoleon und Co. Wo ich mir immer denke, das ist ja auch es schießen zwei Parteien aufeinander und du hast eine limitierte Anzahl von Personen. Also ich würde echt gern mal wissen, wie in der Praxis, zu wie viel Prozent man das beeinflussen kann und was das dann konkret. Also du würdest gern mal ein paar tausend Leute einfach irgendwie in so eine Schlacht schicken und mal schauen, wie du dich schlagen würdest. Oder zumindest würde mir gerne mal jemanden erklären, was man denn da richtig und was man denn da falsch machen kann. Weil also gerade so die typischen Schlachten, die man so kennt, so Braveheart oder irgendwelche, keine Ahnung, hier mit Musketen, was, also Ich kann mir mal gar nicht vorstellen, dass das so den Unterschied macht. Aber du jetzt da von der Seite angreifst. Das ist doch dieser Klassiker, vorne, dass das irgendwie die Schlachten um England rum. Absichtlich ein bisschen leer, oder? Ja, ich möchte auch quasi die Diskussion anregen. Ja. Aber da gab es doch auch diese ganze Geschichte um hier Britne Bogen versus Leute mit Äxten in England. Ja, super offensichtlich, wenn du halt einfach einen Vorteil hast, der irgendwie technisch. Naja, aber dann ist halt die Frage, was ist denn jetzt der Vorteil? Die Pferde und die Bögen oder die Äxte? Und ich glaube, dann ist auch wieder die Frage, wie ist dein Boden? Bei Braveheart siehst du das ganz gut, weil sie dann mit den Pferden, die erstmal alles platt machen und dann entwickeln sie diese Spieße, die sie dann aufstellen gegen die Reiter und dann greifen sie mal von der Seite an. Und wahrscheinlich werden Historiker sagen, so, der Film ist Katastrophe. Kann sein, aber da siehst du ja mal, was für Varianten das hat oder von Angriff von erhöhtem Gelände aus und so weiter. Ne? Also ich glaube, gab es da nicht sogar mal der übliche Name-Drop wieder, eine entbehrliche Folge, wo sie es drüber hatten, dass es irgendwo mal einen so ein Krieg oder war das bei auch Menno könnte es auch gewesen sein, aber dass es so eine Schlacht gab, wo eigentlich eine total überlegene Armee mit Rittern, alle super ausgerüstet, irgendwie die mussten halt so quer über den Acker rüber und da war halt so matschiges Gelände, dass die alle hängen geblieben sind und sich kaum bewegen konnten, halt in den schweren Rüstungen, während die Leute, die keine Ausbildung hatten und kein vernünftiges Material, nur die konnten halt wegen rumlaufen. Siehe der Matschmönch irgendwie jetzt in... Matschmönch? Das waren ja meistens auch Adlige und die wollten sich einfach nicht die Schuhe drehen. Naja. Also, dieses Kriegsspiel, das ist schon, ich glaube, das hilft schon sehr, dass du dir das mal vorher einfach durchdenkst, ne? Dass du siehst, okay, berittene Soldaten sind einfach schneller als zu Fuß und damit habe ich andere Bewegungsradius und so weiter. Ja, oder du kannst es sogar noch weiter hochziehen, dann bist du ja so bei Spieltheorie, dass du sagst, wenn der andere das macht, dann ja, würde das so zur ganz, Folge haben. Also ganz einfach, ja. Ne? Und nach einem sehr erfolgreichen Feldzug gegen Frankreich im Jahr 1871 geben die Preußen dann ganz dick an mit ihrem Kriegsspiel und posaunen das raus, wie sie das quasi dazu befähigt hat, jetzt hier so einen Erfolg. Kaum jemand, nur Österreich, Italien, England und noch einige mehr fangen dann auch an mit ähnlichen Konzepten. Und auch bei Japans Angriff auf die russische Flotte im Jahr 1904, wir berichteten, spielt das Kriegsspiel eine Rolle. Und seitdem gehört auch Russland dann zu den Kriegsspiel-Ultras. Es gibt aber auch Misserfolge. Es gibt da den Feldmarschall Alfred von Schlieffen, den hat man vielleicht auch schon mal gehört. Der prognostiziert nach einigen 100 Partien Kriegsspiel, dass Deutschland einen Krieg gegen Frankreich und Russland gewinnen könne, wenn es denn über Belgien nach Frankreich einmarschiert und dort ganz schnell zuschlägt. Weil dann ist die eine Flanke sicher und sie können auf der anderen Seite quasi sich Russland widmen. Das ist der sogenannte Schlieffenplan und der geht komplett in die Hose. Ja, hauptsächlich, weil die Kriegsparteien sich nicht an die simulierten Ergebnisse halten. Also Russland ist sehr viel schneller im Truppenaufmarsch als gedacht. Der Marsch nach Frankreich läuft sehr viel schleppender als erwartet. Dann bricht die Kommunikation zu den Truppen zusammen und also das funktioniert hinten und vorne nicht. Und ja, die Folge ist ein grausamer Erster Weltkrieg, der sich über Jahre erstreckt. Aber dem geht quasi dieser schiefgegangene Schlieffenplan so ein bisschen voraus. Wahrscheinlich würde mich jetzt auch jemand dafür rügen. Was ich die ganze Zeit schon gedacht habe, das Leben ist doch viel komplexer, als du da abbilden kannst. Ja. Trotz dass das da im Ersten Weltkrieg nicht so gut funktioniert hat, greifen dann auch die Nazis später zu den Spielkarten und ihre Voraussagen bezüglich der Blitzangriffe auf Polen und London erweisen sich im Nachhinein als gruselig akkurat. Okay. Spätestens seit dem bekannten Buch Little Wars von H.G. Wells aus dem Jahr 1913 gibt es dann auch niedergeschriebene Regelwerke für Kriegsspielsimulationen. Und seitdem ist es auch üblich, zu Hause sowas mal einfach zu spielen und auszutragen. Interessanterweise ist Wells absoluter Pazifist und er findet, es ist besser, zu Hause Krieg zu spielen, als tatsächlich mit Waffen aufeinander loszugehen. Das verbreitet sich so ein bisschen und 1952 erfindet der Militärgeschichtsfan Charles Roberts das Brettspiel Tactics, bei dem auf einem Gitterbrettmuster Panzer, Infanterie, Flugzeuge dann aufeinander losgehen. Und der vertreibt es dann auch selbst 1954, wobei er jedem Set einen Haufen handgemachter kleiner Panzerlein und Soldätchen irgendwie beilegt, also sich richtig viel Mühe gibt. Und er verkauft in 4 Jahren tatsächlich 2000 Exemplare, gründet mit der Kohle einen eigenen Spieleverlag und fokussiert sich dann ganz stark auf Spiele mit so erwachsenen Thematiken, was wohl auch so vorher was war, was nicht so üblich war. Der bringt auch noch ein eigenes Magazin dann später raus, The General, für alle Fans von diesem Wargaming. Und das ist so ein richtiges Ding jetzt, Wargaming. Das ist so ein eigenes Spielgenre, mehr oder weniger. Er vergibt dann auch gratis Werbeplätze in seinem Magazin für Wargaming-Clubs, damit die da auf sich aufmerksam machen dürfen. Und so gibt es dann auch bald eine lebhafte Community an so Kriegsspielern. Und fast zeitgleich mit Tactics veröffentlicht der Franzose Albert Lamour nee, Lamoureux. Der kriegt später auch einen Oscar für irgendwie einen Film, aber das hat damit gar nichts zu tun. Der veröffentlicht ein Spiel, das heißt La Conquête du Monde, also Conquest of the World, und holt sich ein Patent und verkauft es an einen französischen Verleger. Das geht dann irgendwie weiter, die Rechte werden weiterverkauft und landen schließlich auch wieder bei den Parker Brothers. Das ist jetzt Risiko. Die dann weiter an der Spielbalance tüfteln. Sie führen das Verteidigung mit maximal zwei Würfeln Prinzip zum Beispiel ein, verkaufen es ab 1959 unter dem Namen Risk. Also Risiko zu Deutsch. Und obwohl alle ziemlich ängstlich waren, dass so ein gewaltverherrlichendes Thema irgendwie ein Problem sein könnte, dass sich das vielleicht nicht verkauft und dass das vielleicht die Händler nicht in die Regale nehmen, wird Risiko eins der heißesten Spielerscheinungen des Jahres mit mehr als 100.000 verkauften Exemplaren. Also jetzt nicht so ein brutaler Erfolg, ne, wie andere Spiele, die wir schon hatten, aber doch ein für die 1950er, 60er sehr erfolgreiches Spiel. In den 1970ern kommen dann die Computer mit ins Spiel und die Spielewelt verändert sich. Und erstmal tut es der Beliebtheit von Kriegssimulationen keinen Abbruch, weil der kommt interessanterweise dann erst, als 1974 Dungeons & Dragons erscheint. Das ist jetzt ein bisschen ein weiter Sprung, ne? Warum Dungeons & Dragons die ganze Kriegsspiel, das ganze Kriegsspiel wieder verändert. Aber es sind zwei Kriegsspiel-Fanatiker, die Dungeons & Dragons erfinden. Also das ist Dave Aronson und Gary Gygax, die eine ursprünglich mittelalterliche Kriegsspielsimulation hernehmen, Chainmail, und das mit einer Fantasy-Geschichte von wie Tolkien zum Beispiel, angelehnt an Tolkien, verbinden. Und heraus kommt dann quasi das erste Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons. Und das lehnt sich aber ganz stark an in der Spielweise, so in dem Wahrscheinlichkeitssystem, und bedient sich in ganz vielen Elementen diesem Kriegsspiel, dieser Kriegsspiel-Community, diesem Kriegsspiel-Genre, und so, da kommen sie auch her. Und da ziehen sie natürlich dann auch die Spieler mit ab. Und tatsächlich führt Dungeons & Dragons dazu, dass diese Kriegsspielbewegung sich wieder rückläufig entwickelt. Aber ist Dungeons & Dragons nicht eher, also kleinteilig vergleichsweise zu diesen Kriegsspielen, wo du sagst, oh, da hast du viele Einheiten bei, also ich kenne jetzt Dungeons & Dragons eher als ein Rollenspiel, wo du auch einzelne Figuren spielst. Ist es ja auch. Also ich sage ja nicht, dass es eins zu eins so das Gleiche ist, aber es bedient sich ganz vielen Elementen und vor allem kommt es aus dieser Community raus. Also die beiden sind Kriegsspiel, bekannte Kriegsspielgrößen, hatten selber ein mittelalterliches Kriegsspiel schon, und die ziehen natürlich auch dann viele Spiele einfach mit. Und dann ist doch vieles relativ ähnlich. So ein Kampfsystem, ne, zum Beispiel, ist wieder sehr ähnlich. Und dass du halt irgendwie Taktiken dann für deine Gefechte und deine Auseinandersetzungen brauchst. Ist auch ein bisschen Thema in dem autobiografischen Buch von Sid Meier, dem Spielerschaffer. Ja. Dass er da irgendwie vorstellen. Sozusagen so um die Häuser gezogen ist, immer mit dem Wild Bill Seeley, also der etwas exzentrische, ich sag mal, Vertriebler, der mit so einem Militär-Outfit rumgerannt ist. Und dann sind sie irgendwann mal aufgeschlagen und der so, ah, okay, ist jetzt wieder so ein Marketing-Ding. Dann ist er einfach bei so einem Haufen Nerds gelandet, die alle gerade irgendwie so, ich glaube, die haben auch so dann so Kriegsspiel im Keller gespielt, so ja, hab ich Tabletop, und der so, ah, meine Art von Leuten, super, hier bin ich. Hier bin ich zu Hause. Ja. Habe ich dir das erzählt, dass ich den mal getroffen habe? Nein, wirklich? Also tatsächlich, nein, aber also warst du da mit dabei? Es haben mir schon mehrere Leute gesagt, dass der nicht so ein spannender Typ ist Auf der Games voll cool. Convention damals noch in Leipzig, ja, waren wir bei der PC Games waren, da war der. Ja, ich war da nie. Und da haben wir den Video interviewt, aber ja, ist ein unauffälliger Typ, aber sehr nett. So. Ja, aber cool. In den kommenden 5 Jahren verkaufen sich D&D-Regelbücher mehr als 250.000 Mal, zu großen Teilen eben unter Wargaming-Fans. Und ich habe ja gerade auch... Ist trotzdem eine irre Menge, finde ich. Wahnsinn, für so ein Nerd-Thema. Ne? Und ich habe ja gerade Computer auch angedeutet. Die sind jetzt auch wichtig, weil die auch noch dazu führen, dass es natürlich weniger Leute dann mit Brettspielen und Rollenspielen und Kriegsspielen sich auseinandersetzen. Vor allem aber, das fand ich auch spannend, weil sie was ermöglichen, was das Brettspiel vorher eben nicht oder nur sehr aufwendig konnte, den Fog of War. Also, dass du ein Spielbrett hast, bei dem die Spielparteien unterschiedlich viele Informationen haben. Das lässt sich analog nur sehr schwer mit Schirmen und kompliziert irgendwie abbilden. Ja, oder du hast sowas wie bei Scotland Yard, dass da eine aufschreiben muss und dann nur manchmal irgendwas entwickelt. Es gibt Möglichkeiten, aber am Computer ist es so viel einfacher und entwickelt nochmal halt so ein ganz neues Genre an Spielen. Und das führt dann auch viele von diesen Spielern halt in die digitale Welt. Naja, ich wollte sagen, ganz ehrlich, wie bequem wurde es plötzlich so, ja, Charaktergenerierung oder irgendwelche komplexen Regelberechnungssachen irgendwie digital machen zu lassen. nebenher mal. Und gerade die, die vorher so diese Kriegssimulationen, Gefechtssimulationen mit so, ne, wo es ganz viel um Informationen und um Taktik geht, und gerade die fühlen sich davon sehr angesprochen. Es ist ja auch ganz absurd, wenn du dir heute so Shareware oder so, also so kostenfreie oder ganz kleinteilige Software irgendwie so aus den Ende 70er, Anfang 80er Jahre anguckst, dass ganz viel so, hier ist ein Berechenprogramm für irgendein Spiel, weil halt die Regeln sozusagen bedingen, dass du relativ viele Sachen berücksichtigen musst, und das ist halt was Schönes, was du automatisieren kannst. Ich würde mal noch ein paar Takte zu Scrabble erzählen, wobei jetzt da die Geschichte auch jetzt nicht übertrieben spannend ist, aber da gab es so einen Architekten aus New York, der 1899 geboren, Alfred Mosher Butts, und der ist so ein bisschen in die turbulente Zeit der 1920er, 1930er irgendwie reingeraten, wo er dann auch seinen Job verliert. Und er sitzt jetzt da und überlegt sich, was er jetzt irgendwie mit seinem Leben anfängt. Und dann denkt er sich auch, eigentlich finde ich es ganz cool, mal so ein Spiel zu entwerfen. Also der geht wirklich mit dem Plan ran, irgendwie, ich entwerfe jetzt ein Spiel. Und dafür analysiert er bestehende Spielkonzepte, bevor er sich wirklich, also der kommt nicht mit einer Idee, mit einem Thema, mit irgendwas, sondern er schaut erstmal, okay, was gibt's denn überhaupt, was könnte ich denn überhaupt machen? Und ihm fällt auf, dass bestehende Spiele jeweils in eine von drei Kategorien passen. Entweder sind es Zahlenspiele oder, also wie Bingo oder Würfelspiele. Es sind Bewegungsspiele, wie zum Beispiel Dame oder Schach. Oder es sind Wortspiele, wie zum Beispiel Anagrams, wurde da als Beispiel genannt. Also das ist so die Spielewelt von damals, und meistens landet es in diesen drei Kategorien. Und dann überlegt er weiter, naja, er möchte ein Spiel eigentlich haben, wo man Können, aber auch ein bisschen Glück mit reinbringen muss, ne? Also wo man irgendwie beides miteinander kombiniert. Und in der Zeit ist dann auch das Kreuzworträtsel ganz, ganz groß in Mode. Mm. Und das wirft er alles zusammen und kommt dann auf sein Spiel mit dem Namen Lexiko. Lexiko. Er macht einfach quasi, also alles, was wir von Scrabble kennen, ist schon erstmal da, ne? Buchstaben, irgendwie Säckchen, Spielbrett, das alles. Aber seine ersten Prototypen funktionieren irgendwie nicht so richtig. Also es sind keine E's drin. Ja, darf ich kurz einwerfen, dass ich mir Lily's Dad aus How I Met Your Mother vorstelle. Weil ich weiß nicht, der möchte auch. Vor Augen. Also das ist tatsächlich auch so, dass der immer ein Spiel erfinden will. Und der pitcht immer so Ideen. Und der hat dann auch mal total bescheuerte Ideen, und sie ist stinksauer, weil er halt irgendwie auch die Familie so halb verlassen hat, weil er immer sein eigenes Spiel erfinden will. Ich hab's neulich gesagt, ich glaube, wir müssen mal einen Rewatch machen von How I Met Your Mother. Aber kannst du dich da gar nicht erinnern? Nee. Kannst du dich erinnern? Nee. Ja, ihr dürft halt nicht immer einschlafen auf der Couch. Nee, das ist es nicht, aber es ist die reine Menge an Zeugs, okay, die wir uns anschauen. Okay, aber ich stelle mir Lily's Dad vor. So, okay, ja? Dann mach das gerne, wenn dir das hilft. Du darfst ja auch Edgar Allan Poe vorstellen, okay, denn der liefert ihm dann letztendlich den Kniff, den er braucht. Aber direkt? Im direkten Gespräch oder inspirierte ihn? So. Inspiriert. Ah, okay. Es sind nur die Buchstaben drin, um das Wort Nevermore zu Das wäre cool. Nee, aber es gab eine Kurzgeschichte, The Gold Bug. Und darin entschlüsselt quasi der Held einen Code, der ihn zu einem Schatz führt. Moment, aber jetzt nicht aus einem Scrabble-Spiel oder Lexiko-Spiel, und das war so eine Art Product Placement in Edgar Allan Poe. Nein. Aber dieser Held in der Geschichte, der nutzt den Code, indem er analysiert, wie oft jeder einzelne Buchstabe in der englischen Sprache üblicherweise auftaucht. Mhm. Und es ist interessanterweise ein Konzept, das auch der Morse-Code nutzt. Also auch, der wird auch so aufgebaut, ne, dass häufige Buchstaben weniger Platz brauchen oder schneller irgendwie gemorst werden können. Und genauso optimiert jetzt Alfred Butts seine Buchstabenverteilung, ne? Also er orientiert sich, er nimmt sich eine New York Times, schaut sich die Startseite an, schaut, wie viele Buchstaben von jedem oder wie viel, ja, wie häufig jeder Buchstabe auf dieser Startseite vorkommt. Der hat wirklich viel Zeit. Und danach macht er dann seine Spielverteilung. Und dann gibt's aber noch einen kleinen Hack, den er davon abweichend noch macht. Also er orientiert alles andere wirklich an dieser Buchstabenverteilung. Er spendiert nur viermal den Stein S, der eigentlich häufiger vorkommen müsste, weil er es nicht so leicht machen will, eine Pluralform zu bilden. Ah. Ganz spannend. Das ist, ein Raunen, Publikum. Aber das ist wirklich schlau. Wenn wir wirklich ein Wissen clever heute mitgenommen haben, dann. Oh, ich habe noch ganz viel Scrabble Trivia. An der Stelle kürze ich ein bisschen ab, also auch da. Das geht dann im Deutschen gar nicht gut, ne? Erst verkauft er das Spiel ganz schleppend, holprig, macht viele Miese im Eigenvertrieb erstmal, verkauft es aber trotzdem immer weiter. Und erst in den 1950ern läuft es dann so richtig los. Und im Schnitt werden ab Mitte des Jahrzehnts dann aber 1 Million Exemplare pro Jahr verkauft. Also es entwickelt sich langsam starten dann aber zu einem Megaseller, ja. Kommt die Story mit diesem Kompetitiven vor? Nicht so richtig, aber ganz kurz erstmal, also ja, vielleicht am Rande, schauen wir mal, ob du das meinst. Als das nämlich jetzt dann so richtig durch die Decke geht, fängt dann auch irgendwann die Debatte an, welche Wörter sind erlaubt und welche nicht. Und es beginnt so eine Art Bieterkrieg zwischen den einzelnen Wörterbuchherstellern, die alle das offizielle Wörterbuch für Scrabble werden wollen. Aber Sekunde, seit wann hast du jetzt eigentlich Scrabble? Das ist ein guter Punkt. Hat aufgepasst. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass auch dann, als das an den Publisher, das habe ich gerade abgekürzt, als das an den Publisher verkauft, wird es dann nochmal umbenannt, Scrabble. Wisst ihr, was Nein, Scrabble keine heißt? Keine Ahnung, das wäre meine Frage gewesen. Ich weiß auch nicht. Die englische Definition ist to grope frenetically, also im Deutschen etwa wühlen, krabbeln, scharren. Mhm. Okay. Also Bieterkrieg zwischen den Wörterbuchherstellern und der Rechteinhaber lehnt aber erstmal alle Angebote ab. Also er macht ein eigenes. Nee, er lässt sich dann doch auf ein Angebot ein, aber erst als in den 1970ern die internationalen Scrabble-Wettkämpfe losgehen, da kriegt dann Merriam-Webster den Zuschlag und darf sich dann offizielles Scrabble-Wörterbuch nennen und ist damit quasi auch maßgeblich für welches Wort gilt und welches nicht. Also wenn man sich streitet, dann nimmt man quasi von denen das Wörterbuch und das zählt. Ich weiß nicht, ob es da ein deutsches gibt, aber im englischsprachigen Raum ist es so. Dann komme ich mal direkt mit meiner albernen Anekdote an, dass ein Mann, der hat, glaube ich, international, also der hat die englischen Meisterschaften gewonnen und dann war ihm langweilig und dann hat er nur mit dem Lexikon einfach, ich glaube, Französisch was gelernt. Ja, der hat in mehreren Sprachen. Und hat dann einfach angefangen, in anderen Sprachen Scrabble, weil er wollte halt die Meisterschaft gewinnen. Der kann die Sprachen alle nicht sprechen, aber wir können halt die Wörter aus dem Lexikon auswendig. Ja gut, aber der ist ja Autist oder irgendwas, das ist ja völlig unmöglich. Das ist ja der Hammer. Also ich habe mal für 2 Monate Words Against Friends oder wie das heißt, oder Words Against Friends, so die die Facebook-Version von Scrabble irgendwie gespielt und ich habe auch im Englischen fast immer gewonnen, obwohl Wörter drin waren, die ich überhaupt nicht kannte, aber du konntest halt immer sehen, ah ja, gilt als Wort, gilt nicht, und dann habe ich immer nur Buchstaben so zusammengesetzt, dass es klingt, als wäre es ein Wort und entweder klingt es oder nicht. Also das, ich glaube, man kann das schon auf so einer Ebene, wenn man sich von dieser Zwang der Sprache befreit, kann man das, glaube ich, auch so. Aber wie heißt denn dieser jüngste Hype, den die New York Times jetzt aufgekauft hat, was vom Wordle? Wordle, habt ihr das viel gespielt? Bisschen. Nicht viel, ein bisschen. Aber da gibt es ja jetzt inzwischen auch 1000 Abwandlungen, Klone und alles Mögliche. Mal kurz, ein bisschen. Wir könnten einen Ach-Wordle machen, wo man jetzt bloß so ein Audioschnipsel hört aus Nachfolge. Nicht schlecht. Bis heute wurden etwa 150 Millionen Scrabble-Spiele verkauft. Allein in Nordamerika wandern jährlich 1 bis 2 Millionen Sets über die Ladentheke. Wow. Heute noch. Das ist krass. Ich finde es witzig. Ich kenne nicht so viele Leute, die Scrabble spielen. Ich würde gerne Scrabble spielen, aber mit mir will immer keiner spielen. Nein. Jürgen, ich sag doch unten, Aushang, gegen Blut, gegen Finger. Gegen Finger. Alles geht. In wie vielen Sprachen gibt es Scrabble? Was denkt ihr? 150. 3. Nicht schlecht, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das denke ich mir. 29. Okay, ich würde sagen, der Philipp war deutlich näher dran. Aber nicht überbieten. Zuletzt kam Walisisch hinzu. What? Okay. Oh, die brauchen so ein extra langes Spielfeld. Das ist so doppelt so groß. Stündlich beginnen etwa 30.000 Scrabble-Partien. Was? Was? Auf der ganzen Welt. Okay. Wir sind beim Trivia inzwischen, ja. Im Englischen hast du eine Chance von etwa 12%, dass du mit den 7 Startsteinen ein 7-Buchstabe-Wort legen kannst. Das ist ziemlich hoch, 12%, finde ich. Irgendwo in der Welt sind mehr als 1 Million fehlende Scrabble-Steine unterwegs. Also jetzt. Immer eine Schweigeminute für die Scrabble-Steine, die unterwegs sind. Es müssen eigentlich deutlich mehr sein. Vor allem, es wäre mega witzig, wenn du so einen Sack hättest und ich habe sie. Ich habe sie alle. Ich habe sie alle. Gotta catch them all. Die höchste Punktzahl in einer Partie ist 1049, gespielt 1989 von Philip Appleby. Das ist ein typischer Fall von, ich habe keine Ahnung, was normaler Spielstand ist, deswegen kann ich das überhaupt nicht einschätzen. 300 oder so. Okay. Irgendwie. Also ich kann euch auch noch was zu den teuersten Worten und so sagen, aber das sind Wörter, die habe ich noch nie gehört. Zum Beispiel im Englischen, das teuerste Wort, das du im Englischen zum Auftakt legen kannst, ist Mutsiks. Und das sind irgendwelche russischen Bauern. Und das gibt 128 Punkte. So, okay, danke. Oder der Rekord für die höchste Punktzahl für ein Wort, den hat Dr. Karl Koschner mit 392 Punkten für das Wort Kasikwe. Westindische Häuptlinge. Ja, keine Ahnung. Ich denke nur an IT-Crowd. Yeah, what's the word? It's already a word. Tenetenbar. Can you use it in a sentence? Oh, that's a nice Tenetenbar. Es ist nicht möglich, Scrabble auf Chinesisch oder Japanisch zu spielen. Die spielen mit englischen Buchstaben. Bei den Scrabble Championships dürfen Spieler im Gegensatz zu fast allen anderen sportlichen Wettkämpfen auf der Welt was tun? Aufstehen, rumlaufen, auf die Toilette gehen. Weiß ich nicht. Im Lexikon nachschauen. Ihre Mutter anrufen. Um Hilfe bitten. Blut spenden. Ich höre es. Doping? Nein. Doping. Fluchen. Oh. Das und darf man sonst nicht. Nee, das ist unsportlich. Das Scrabble ist dann voll der Assi-Sport, oder wie? Na, weil du ja das auch legen darfst. Mhm. Aber vielleicht sagst du es dann halt nicht laut, weil du sagst, ich sage das Wort nicht. Vielleicht. Der liegt halt F-U-C-K. Okay. Also wenn euch das nicht so begeistert, dann vielleicht der nächste Fakt. Mhm. 1985 spielen Lieutenant Waghorn und Lance Corporal Chill 5 Tage lang ununterbrochen Scrabble, als sie in einer Gletscherspalte in der Antarktis eingeschlossen werden. Ja, nichts anderes zu tun. Warum hatten sie denn das Spiel überhaupt? Keine Ahnung. Warum hatten sie das Spiel denn überhaupt dabei? Warum hatte Claudius ein Spielbrett an seinem Streitwagen? Keine Ahnung. Weil es geht. Im malaiischen Scrabble gibt es 19 A-Steine. Fast ein Fünftel der Steine sind A's. Geil. Und das Straßenschild an der Kreuzung der 35. Straße und der 81. Jackson Heights, wo Alfred das Spiel erfunden hat, ist noch heute mit Scrabble-Buchstabenwerten versehen. Oh, das ist oh. Oh. Sehr schön. Und es ist das einfachste Wort bei den Tölingmüller. Ah! Ich habe noch ein Spiel. Wie viele Punkte bringt 8? Nicht sehr viel. Ja, aber wie viel? CS4 heißt 2, glaube ich, und AS1. Oder? Ja, wir nicken. Ich lass mal die geschichtliche Entwicklung von Twister weg, aber ich möchte trotzdem mit euch über Twister reden, denn... Also wenn da jetzt rauskommt, dass da eine weltweite Bewegung irgendwann entstanden ist, die massive Wettschulden und dergleichen, Monaco immer noch Weltmeisterschaft. Das ist eigentlich nur so ein Ding, um irgendwie so Bevölkerungswachstum Philipp ist auf jeden Fall näher dran an der Geschichte, glaube ich. Also es war tatsächlich eine lange Zeit in der Entwicklung und schon von Anfang an sehr vielversprechend. Als es aber darum ging, Twister... Ich frage mich gerade ganz kurz, bevor du weiterredest, in welchem Jahr? Weil jetzt kommt so 1910 oder so 1600 irgendwas zu Hofe. 1965. Oh. Als es darum ging, Twister 1965 an die großen Spiele-Publisher zu verkaufen, zögern die. Denn es ist klar, das ist hier was ganz Neues, ja, so ein Spiel gab es vorher nicht. Ja, aber es ist vor allem sehr touchy. Und es ist klar, dass es das muss ein Erfolg werden. Die Zeichen stehen alle auf Verkaufsschlager und trotzdem zögern sie. Warum wurden Charles Foley, Rain Geyer Senior und Neil Ravens das Spiel, das damals noch Pretzel hieß, trotzdem nicht los? Anstand zwei Wows. Sex. Die sexuelle Revolution läuft 1965 gerade erst an. Die Pille und die Verhütung sind in den USA noch bis Jahresende verboten und dann auch nur für Ehepaare erlaubt. Also in der Zeit befinden wir uns gerade. Und für Spielfilme gilt immer noch die No-Sex-Rule aus dem Hays Code. Ich weiß nicht, Dominik, kannst du den Hays Code näher erklären? Ja, das ist halt einfach eine Anzahl von Reglementierungen, die Hollywood sich unterwerfen musste. So. Nee, es ist selbst auferlegt. Okay. Freiwillig. Ist ein freiwilliger Kodex der großen Produktionsfirmen. Genau. Aber wahrscheinlich wird es so sein, sondern ist es freiwillig, aber wenn du nicht mitmachst, bieten wir dir nichts an. Klar, aber es ist schon aus den 30ern, also ist schon auch etwas älter. Und in dieses prüde Amerika jetzt ein Spiel zu pflanzen, bei dem Menschen ihre Genitalien aneinander reiben, ist natürlich schon. Ich glaube nicht, dass man sie jetzt aktiv aneinander reiben. Aber also, ja, ebenso wie du das sagst, klingt das schon interessant. Man spielt das Spiel auch nur höchstens in einem Drittel alle Fälle nackt. What? Echt? Weiß ja nicht, mit wem du Twister gespielt hast. Hallo. Milton Bradley kauft das Spiel trotzdem, benennt es um in Twister, was großen Protest aus den Hurricane-geplagten Bundesstaaten nach sich zieht und versucht es in die Ladenregale zu bekommen und es ist aber fast aussichtslos. Also die wollen es natürlich aufgrund des gleichen Problems nicht ins Regal legen. Okay, ist komisch, dass MB halt dann schon mal was kauft. Weil vorhin haben wir ja... Alles abgelehnt, ja, genau. Ja, vorhin haben wir ja noch irgendwie gelernt, dass irgendwie gefühlt alles abgelehnt wird. So. Ja gut, aber wenn da wirklich so eine Nachfrage da ist, dann kaufst du das vielleicht trotzdem und sagst, wir legen es halt mal auf Halde. Es ändert sich schlagartig am 3. Mai 1966. Weil das spielt der Präsident der Vereinigten Staaten, spielt eine Runde Twister. Ganz nah dran. What? Ganz nah dran. Die First Lady. Die Schauspielerin Eva Gabor ist zu Gast bei Johnny Carson. Und die spielen live im US-Fernsehen eine Partie Twister. Nein, wirklich? Er in einem eng sitzenden Anzug und Gabo in einem, doch relativ kurzen Kleid. The fuck? Was? Es gibt Fotos davon, ein Video habe ich leider keins gefunden, aber das Publikum fällt fast aus den Sesseln vor Lachen. Es gibt immerhin ein Video. Am Tag drauf sind einfach alle Läden leer drauf. Es gibt immerhin ein Video vom 50. Geburtstag von Twister. Da machen das Kristen Stewart und Jimmy Fallon. Die machen das aber mit Jelly-Shots, also die besaufen sich dabei noch irgendwie nebenher. Und, das klingt nach dem perfekten Sonntagabend-Video für mich heute Abend. Da gibt es ein Video von, aber von dem anderen, vom Original leider nicht. Aber es ist ein krasser Marketing-Stunt mit immensen Folgen. Jürgen, hast du jetzt eigentlich ein Spielfeld hier mal vorbereitet? Oder ich habe überlegt, ob ich es mitbringe. Ja. Ich habe echt mal kurz. Du hast eins daheim? Ich habe eins daheim. Ja. Mit oder ohne Jelly Shot? Du weißt schon, wie er seine Frau kennengelernt hat, oder? Erzähl mir. Naja. Bei Twister? Oder bei Jelly Shots? Oder beide? Ich schweige. Am nächsten Morgen stehen die Menschen Schlange bei, finde ich auch spannend, Abercrombie und Fitch, weil das der einzige Laden ist, wo Twister in den Regalen stehen. Eine Modekette. Ich weiß nicht, ob das damals schon eine Modekette war. Okay. Das habe ich mich gefragt. Vielleicht haben die andere Ursprünge. Ich meine, Nokia hat ja auch mal Gummistiefel produziert. Ja. Nintendo hat auch mal Spielkarten gebracht. Ja, Nintendo kommt jetzt dann auch noch. Hier, 1966, wird Twister von Nintendo für den japanischen Markt lizenziert. Und insgesamt weltweit wird bis Ende 66 Twister 5 Millionen Mal verkauft. Also doch immenser Erfolg. Aber stell dir mal vor, du hättest bei Twister noch so diese Verdoppelkarten, den immer dabei. Geil! Das muss man kombinieren. Ja. Du bist und dann noch im Blut. Du bist einer großen Sache auf der Spur. Twister ist ein absolutes Kind seiner Zeit. In den prüden 50ern hätte sich Twister sicher nicht verkauft. Aber die Menschen werden gerade freier und Twister hat ja auch erstmal mit Sex gar nichts zu tun. Aber viele Leute sind halt so, die sehen das als verrucht, weil halt Dirty Mind, nee. Dirty Game. Und in der Flugschneise von Twister landen eine Menge wirklich verruchter Spiele. Bumps and Grinds zum Beispiel, ein Trink- und Ausziehspiel. Was? Oder Office Party, wo es um schmutziges Verhalten im Büro geht. Oder Seduction, ein Spiel für Swingerpärchen. Das kommt alles so im Nachgang von Twister. Ohne Twister hätte die Spiele niemand produziert, in die Regale gestellt oder verkauft. Ich meine, gekauft wahrscheinlich schon, aber verkauft sicherlich nicht. Und Sexspiele bilden einen Markt, der über die 70er immens wächst, hauptsächlich in den USA. Dann aber in den 80ern mit der Aufklärung über HIV und AIDS auch wieder ganz schön zusammenschrumpft, ganz schön einstecken muss. Und dann verändern sich die Spiele abermals und es geht dann ganz stark von diesem frivolen Partnertausch-Krempel weg und hin zu sexueller Aufklärung. Ich habe mal einen YouTube-Kanal erwischt. Das war ganz interessant. Die haben über queere Brettspiele geredet. Dass es ein Gayopoly gab zum Beispiel. Ja, also ich meine, manche Spiele bieten sich einfach an. Also in der Regel. Für Adaption jeglicher Art. Ja, Monopoly für alles natürlich. Genau. Und da gab es dann so Spiele in den 80ern wie Dr. Ruth's Game of Good Sex. Also Dinge wirklich von Therapeuten dann entwickelt und so. Also das, da wurde es dann etwas erwachsener. Naja, das wollte ich zu Twister unbedingt erzählen. Und jetzt habe ich noch einen letzten Themenblock zu, ich habe es mal hier überschrieben mit Plastikspielzeug. Hallöchen. Klingt ja auch ganz schön schmutzig. Dazu muss ich kurz ausholen. Marvin Glass wird als Sohn deutscher Immigranten am 14. Juli 1914 in Chicago geboren. Und es gibt eine Anekdote zu einer seiner frühesten Kindheitserinnerungen. Da ist er 4 Jahre alt und hat gerade aus Pappe einen Hund gebastelt. Und er kriegt dann einen richtigen ausgewachsenen Tobsuchtsanfall, weil dieser Hund nicht von selber mit dem Schwanz wackeln kann. Von dem Hund, den er selber gebaut hat. Okay. Wie alt war er? 4. Okay. Ja gut, mit 4 lasse ich ihm das auch noch durchgehen. Im Alter von 8 baut er U-Boot-Modelle aus Holz, die wirkliche Torpedos verschießen. Und kriegt einen Tobsuchtsanfall, weil sie nicht die Marine vor Ort versenken. Was meinst du genau mit wirkliche Torpedos verschießen? Dann baut er Helme, Schwerter, Rüstungen für seine Kumpels und sich. Später wird er über diese Zeit sagen, ich war immer Cäsar und wurde nie Opfer eines Attentats. Mhm. Und insgesamt hasst er die Schule, liebt aber Spielzeug und wir überspringen jetzt ein paar Stationen. So kommt schließlich dann eins zum anderen. Nach einer kurzen Karriere als Schaufenstergestalter widmet er sich der Erfindung von Spielzeug. Als erstes ersinnt er einen Projektor, mit dem man Comicstrips an die Wand projizieren kann. Oh ja. Schon sehr fortschrittlich. Ja. Und es ist auch absoluter Verkaufsschlager. Da gibt es auch ein tolles Video von. Echt, kennst du das? Online, ja. Okay. Verkauft sich wie geschnitten Brot. Er hat jetzt nur das Problem, er hat die Rechte dafür für $500 an die Spielzeugfirma verkauft. Das scheint so ein Standardbetrag zu sein. Und er verdient damit eigentlich, ein bisschen was, aber nichts wirklich. Und die machen richtig, richtig Asche damit. Er schwört sich da, solche Deals nie mehr in seinem Leben einzugehen. Und er hat aber auch, er verspürt einen gewissen Auftrieb von diesem Erfolg. Ja, er hat es ja immerhin erfunden und es verkauft sich gut. Jetzt sucht er sich ein paar Freunde, die decken sich mit Wodka, Zigaretten und Roma-Musik ein und spinnen dann frischen Ideen. Was? Er ist Jude und deswegen hören die ganz viel Roma-Musik. Also es stand so in der Beschreibung über. Was ist denn Roma-Musik? Roma und Zigeuner. Ja, ja. Darf man ja nicht mehr sagen. Aber Roma und Sinti, okay, alles klar. Entschuldigung, ich habe es trotzdem getan. Es tut mir leid. Genau. Also die haben ja so, ein Kino Circus. Naja, die lehnen sich eher dran. Geht für mich so in die Richtung. Mit Papierpuppen im Mickey-Maus-Design landen sie dann tatsächlich auch wieder so einen kleinen Hit, aber noch nicht so groß, dass man sich damit zur Ruhe setzen könnte. Und als nächstes erfindet Marvin eine katholische Wetterkirche. Stellt euch das, Moment, das klingt nach einem Verkaufsschlager. Stellt euch das vor wie eine Kuckucksuhr, die aber nicht die Zeit anzeigt, sondern den Luftdruck. Und bei Trockenheit ploppt das Herz Jesu Christi aus dem Glockenturm. The fuck? Bei drohendem Regen tritt an seine Stelle Santa Barbara, die Schutzpatronin im Fachgebiet Naturkatastrophen. Also großartig. Was man halt macht. Ein bizarres Produkt, das Marvin seine erste Million einbringt. What? Hallo? In Amerika? Können wir noch kaufen? Ich habe nicht geguckt, ich fürchte nicht. Aber vielleicht. Mhm. Also, er verdient damit seine erste Million und mit Plastik-Christbaumschmuck verliert er kurze Zeit später seine erste Million. Mhm. Und deswegen bastelt er weiter und erfindet weiteres Zeug. Später dann zusammen mit Eddie Goldfarb baut er eine Hühnerpuppe, die Eier legt. Und danach dann, und da wird's jetzt spannend, weil das kennt man bestimmt, ein Plastikgebiss zum Aufziehen. Die Yakety-Yak Talking Teeth. Mhm. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Zuletzt im Computerspiel Day of the Tentacle? Zuletzt. Also in meinem Fall war das zuletzt. Ja. Hast du das Remaster gespielt? Ja. Ja, schön. Nicht ganz, aber bis zu der Stelle auf jeden Fall. Ja. Beides sind absolute Verkaufsschlager und weitere Schlager folgen. Zum Beispiel Moody Mutt, ein Spielzeugdackel. Mary Go Sips, eine Tasse, die beim Trinken Cartoonfiguren tanzen lässt. Plastikkotze und noch viel, viel mehr. Auch Plastikkotze kennt man. Kennt man auch. Meine Eltern, als meine Schwester und ich klein waren, haben die tatsächlich einen Plastikkot vor die elterliche Toilette gelegt und haben uns beide Kinder antanzen lassen und uns gefragt, wer denn das war und was das denn soll. Also sie haben wirklich nie in ihrem Leben haben die irgendwie einen bescheuerten Witz gemeinsam gemacht und das ist das einzige Mal, cool, dass meine Eltern irgendwas cool in der Art getan haben. Das erinnert mich an den einen, also ich finde ja diese neumodische Prank-Kultur finde ich ja ganz schrecklich, ne? Aber es gibt so einen Prank aus den Urzeiten von Pranks, kann ich mich noch, der hat sich bei mir eingebrannt. Also mit anderen Worten, verstehen Sie Spaß? Ja, es war glaube ich schon YouTube, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da hat jemand Schokoladenpudding in eine Kinderwindel. Na, Klassiker. Hat die in einer Mülltonne platziert und hat dann unter Augen aller dann diese Windel aus dem Papierkorb, also im Mülleimer gezogen und hat diesen so rausgeschlürft und das hat sich bei mir wirklich eingebaut. Das ist wirklich widerlich. Das ist echt widerlich. Und ich habe die Tage Checkers 4.5 angeguckt. Also zum Thema, das ist wirklich, wirklich widerlich. Das finde ich ja noch den ich musste lachen, den Vanillepudding im, also du nimmst ein altes Mayonnaiseglas, machst Vanillepudding rein und isst ihn einfach im Büro. Auch gut. Den finde ich harmlos, aber das ist eher so. Ja, das mit der Windel ist auf jeden Fall die nächste. Ja, Frage. Das ist schon zu hart. In den 1950ern nennt man Marvin nur noch den Walt Disney of Toys, wobei alle, die seine sprunghafte Laune kennen, ihn eher den Willy Wonka of Toys nennen. Nicht selten schwingt sein Regler innerhalb von Sekunden um von nett und umgänglich auf absoluter Tyrann. You stole fizzy lifting drinks. Der dann mit hochrotem Kopf Spielzeug durchs Büro pfeffert und der auch gerne mal nachts bei seinen... Ja, vor allem, wenn der Torpedos hat. Der auch nachts bei seinen Angestellten anruft und sie am Wochenende zu Meetings ins Büro holt und lauter so Zeug. Und er entwickelt eine ausgewachsene Paranoia. Er verbietet seinen Mitarbeitenden privat über die Arbeit zu sprechen. Er heuert Sicherheitsleute an, die Angestellten überwachen. Er bringt an jeder Tür und an den Mülltonnen Schlösser an und verlangt, dass die Leute abends all ihre Arbeiten in einem unterirdischen Safe einsperren. Und Büro, ja, ist, wir nennen es mal Büro, aber eigentlich sind es dicke, fensterlose Betonwände. In der Cafeteria gibt es keine Servietten, damit niemand irgendwas aufpressen kann. Komm an den Ort, wo Spaß ist und wo wir Spiele erfinden. Marvins Büro hat doppelte Wände, damit es abhörsicher ist. Kurzum, er verwandelt seine Spielzeugfabrik in ein Hochsicherheitslabor. Okay. Aber immerhin gibt es da eine Prototypenfabrik, ein Chemielabor, Ton- und Grafikstudios, teure Kunstschätze und wirklich, wirklich exquisite Küche. Also er ist wirklich dann auch im Geben relativ großzügig. Mhm. Es gibt großzügige Bonuszahlungen. Trotzdem wirken die Angestellten eher wie Gefangene als wir. Aber diese Paranoia kommt woher? Dass ihm schon mal seine Idee geklaut wurde oder ist das was komplett ich davon entkoppelt? Also ich vermute, dass das im Wesen vielleicht schon ein bisschen angelegt war, aber das hat sicherlich damit auch zu tun. Okay. Ein Mann nennt ihn seine Frau eine kalte, herzlose Maschine, woraufhin er dann Mr. Machine erfindet, einen mechanischen Roboter, der sich auch ausgezeichnet verkauft. Es folgen nun erste, also bisher reden wir von Spielzeug, ja. Es folgen jetzt aber erste Brettspiel-Hits, wie zum Beispiel Haunted House mit einem dreidimensionalen Spielbrett, wo ganz viele Hebel und Falltüren, Federmechanismen und so weiter irgendwie eingebaut waren. Jetzt sind wir hier in Richtung Mausefalle. Und dann als nächstes ein Spiel, bei dem es darum geht, eine gigantische Mausefalle zusammenzusetzen mit einem Mechanismus, der dann einen Domino-Effekt auslöst, wo Spielen dann den Hebel ziehen, dann gibt eine Schale um, das gibt eine Kugel frei und stößt was anderes an und so weiter. Und so ein Männchen springt irgendwie von so einem Ding, von so einem Turm runter in eine Badewanne, glaube ich, ne? Und am Ende sitzt die Maus in der Falle. Das Spiel heißt Mousetrap und Marvin, das fand ich sehr spannend, arbeitet daran zusammen mit einem Cartoonisten mit Namen Rube Goldberg. Daher der Name Rube Goldberg, die war es für so komische, ganz, also so unnötig komplizierte Maschinen mit 1000 Domino-Effekten. Und das habe ich eben auch gedacht, deswegen heißt das Rube Goldberg-Maschinen. Nein. Wirklich? Was, echt? Nein. Was für ein Fake-Out. Jein, also sagen wir mal jein. Also das heißt so, aber nicht wegen dem Typ dann wahrscheinlich. Das heißt so, aber nicht wegen dem Spiel, schon wegen dem Typ. Ja. Aber der Typ. Nee, der hat das irgendwann mal gezeichnet. Der ist Comiczeichner, genau. Cartoonist, und der hatte einen Professor Lucifer Gorgonzola Butz. Was? Lucifer Gorgonzola? Lucifer Gorgonzola. Das ist ja die beste Kombination, die ich jemals gehört habe. So. Genau. Und der hat quasi immer, wenn er was machen musste, eine wahnsinnig komplizierte Maschine dann dafür erfunden, um diese Aufgabe zu lösen. Und daher kommt der Rube Goldberg Maschine. Und also das gab es vorher schon vor dem Spiel. Aber das ist dann quasi damit, wurde es erstmals zum Leben erweckt. Mhm. Also es hat schon damit zu tun, aber ich habe auch gedacht, na klar, deswegen heißt es so. Aber den Namen gab es tatsächlich schon vorher. Der Erfolg von Mousetrap wird kurz. Ich wusste nämlich andersrum nicht, dass der Typ an dem Spiel gearbeitet hat. Das finde ich jetzt auch nicht. Faszinierend. Ich wusste nur, dass der Typ Comiczeichner war und deswegen, das ist der Name da. Cool. Der Erfolg von Mousetrap wird kurze Zeit später vom Spiel Operation aus dem Jahr 1965 getoppt. Die Idee dazu kauft Dr. Bibber im Deutschen. Die Idee dazu kauft Marvin, ist auch wieder $500. Wenigstens aber zusammen mit einem Jobverbrechen von einem Studenten. Verbrechen? Versprechen? Habe ich Verbrechen gesagt? Versprechen. Entschuldigung, Versprechen. Ich habe gedacht, es ist ein Zeit-Podcast. Jobverbrechen. Ich habe mich beim Wort Versprechen versprochen. Ja. Das tut mir sehr leid. Das Versprechen wird er niemals einlösen, aber dafür verdient er selbst weitere Millionen mit diesem mechanischen Geschicklichkeitsspiel. Also für Sekunde, ihn, jetzt der Student, der die Idee pitcht? Oder? Nee, der kriegt $500. Cooler Typ. Und doch keinen Job. Toll. Aber das Spiel natürlich, ihr wisst, wovon wir reden, man muss mit einer Pinzette Organe aus dem Körper entfernen, ohne dabei irgendwelche Kontakte kurz zu schließen. Und das wird ein Dauerbrenner, den kannst du ja auch heute noch 1:1 so kaufen. Mhm. Glass scheffelt Millionen, zieht 3 Packen Zigaretten am Tag durch und fährt nur noch mit gepanzerten Fahrzeugen, Bodyguards und an die Hand geketteten Koffern mit Spieleprototypen drin zum Messen. Also völlig, völlig wahnsinnig, dieser Typ. Du machst jetzt die Spiele so Freedom. 1973. The Easy Living. 1973 hat er einen Herzinfall, 1974 entwickelt er Krebs und er stirbt schließlich im Alter. Er hat Krebs auch entwickelt. Du hast auch gesagt, das neue Brettspiel für Groß und Klein. Ab 0 Jahren. Ja. Was soll ich sagen? Sehr gut. Ja, hat er. Was soll ich sagen? Er stirbt im Alter von 59 Jahren. Und seine Firma lebt noch einige Jahrzehnte weiter, wenn dann aber auch mit weniger krassen Sicherheitsvorschriften. Also die werden dann tatsächlich so nach und nach zurückgebaut. In den 1980ern purzelt Simon aus der Spielzeugfabrik, also dieses Merck-Spiel mit den Senseo, genau. Mhm. So aussieht wie ein Lenkrad. Oder Senso? Ne? Senseo, glaube ich, oder? Senso. Dann einfach nur. Ja. Senso. Also das, wo man sich dann den Ablauf merken muss mit diesen bunten Lichtern, gibt es auch bei den Simpsons in einer Folge. Und 1988 wird die Firma dann aber aufgelöst und alle Rechte und Lizenzen werden verkauft. Aber ich finde das krass, weil dieser durchgeknallte Typ hatte dann letztendlich doch einen Wahnsinns-Impact auf die Spielelandschaft. Mhm. Also er hat die Grenzen zwischen Spielzeug und Brettspiel eingerissen. Also auch das war wieder ein großer Meilenstein. Jo. Jetzt bin ich durch. Gut. Gute Nacht, Josh. Ach so, jetzt muss dann meine Frau noch das Handy entsperren, damit wir irgendwann das Outro einsperren können. Schatz, wärst du so nett? Deine bezaubernde Assistentin. Ich kann aber derweil vielleicht dann doch noch irgendwie. Oh nee, Moment, ich finde gerade den Dings nicht. Nee, dann nicht. Habt ihr noch irgendwas beizutragen? Oder? Nö. Hat's euch gefallen? War's schön? Hattet ihr Spaß? Ja, ist ein dicken viele Menschen. Schön. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Vereinzelt. Wisst ihr, genau, jetzt habe ich es wieder gefunden. Ich habe noch eine Sache habe ich noch gelernt, die ich hier aufgeschrieben habe, neben dem Film mit Uschi Glas. wie gerade jetzt kommt noch der Film Toys mit Robbie Williams. Es gibt eine offizielle Bezeichnung für die Spielsteine von Mensch, ärgere dich nicht. Kennt ihr die? Nein. Pöppel. Nein, wirklich? Wirklich? Ja. Pöppel. Ja. Es ist regional unterschiedlich. Mein Lieblingsumlaut im Ö. Aber es gibt sogar ein Brettspielmagazin, ich weiß nur nicht, ob es das heute noch gibt, das heißt die Pöppel-Revue. Das klingt irgendwie, als wäre es in den 70ern gegründet. Wie die, neben der Blitzilu und genau. Das habe ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Warum nicht? Ihr schaut mich so erwartungsvoll an. Ich habe das Gefühl, ich müsste noch weiterreden. Derjenige, der das Outro einspielen kann. Ach wenn du so, möchtest. Das stimmt. Das stimmt. Ich könnte aber noch sagen, wie Mensch, ärgere dich nicht den Durchbruch gefeiert hat. Das hat ein Herr Schmidt erfunden. Ich denke, das ist bekannt. Ja, die Absünde meiner Familie. Und es wurde erst so richtig zum Ding, als der 3000 Exemplare an die Lazarette im Ersten Weltkrieg gespendet hat. Okay. Und ab da wurde es dann zum richtigen Verkaufsschlager und hat sich dann auch bis 1920 über 1 Million Mal verkauft. Aber das erklärt auch, warum es zum Erfolg wurde, weil neben Monopoly ist das mein zweites Hassspiel, weil also im Vergleich zu Lazarettschmerzen ist es natürlich besser. Wow. Das Spiel könnte auch heißen, vergiss den Schmerz. Ihr Geschichtswissen. Schatzi, das war die falsche Datei. Weißt du, da versucht man zu helfen. Wenn man nicht, wird es einem getan. Wenn man nicht alles selber macht. Wow, Jürgen. Das ist wirklich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Einen schönen Spielertage noch und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Danke, dass ihr gekommen seid. Toter Applaus von den Rängen. Und was spielen wir jetzt unten? Das ist eine gute Frage. Es kommt auf den Einsatz an. So, ich kenne ganz viele Menschen, die Flügelschlag lieben. Oh. Tatsächlich möchte ich das auch mal spielen. Also, dann spielen wir noch eine Partie. Kann man das zu viert spielen, zu fünft spielen, zu sechst spielen, wer auch immer noch mitmachen will? So 5-6? 5-6, geht. Also hopp. Ich bin dabei. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich auch nicht. Ich schau zu. Und ich muss aber ganz dringend pinkeln. Ich auch. Für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich darf auf keinen Fall vergessen zu erwähnen, dass ich letzten Samstag meine All-Time-Lieblings-Brettspielerfahrung gemacht habe. Und zwar haben wir Stardew Valley, das Brettspiel, gespielt. Hast du doch neulich schon mal erzählt, über oder? Aber es passt ja thematisch jetzt hier. Ja. Über 5 Stunden und wir haben wirklich mit dem letzten Wurf haben wir gewonnen. So. Ist es kooperativ? Tatsächlich ist es kooperativ. Wir waren zu 5. Wie langweilig. Ja. Und es war wirklich, also ihr wart für 5 Stunden, nach 5 Stunden gespielt. Nach 5 Stunden mit dem letzten Würfelwurf quasi gewonnen. Und ihr wart 5 Leute. Ja. Das heißt, ihr habt 25 Stunden Spaß gehabt. Menschenbeschäftigung da gehabt. Also, vielleicht auch nochmal ganz kurz, weil du jetzt mit kooperativen Spielen und da habe ich jetzt an Pandemie gedacht, dass wir auch in der Pandemie für uns entdeckt haben, dass eins der wenigen kooperativen Spiele ist, die mich nicht total nerven. Ich spiele lieber gegeneinander, sorry. Aber ich muss nochmal dieses Buch empfehlen. Da kommt auch ein Link in die Shownotes, schaut euch dieses Buch an, da steht noch viel, viel mehr über viel, viel mehr Spiele drin. Über die Siedler von Catan ist noch irgendwie ein Kapitel drin. Es gab früher schon Siedler über deutsche Spiele. Über Pandemie. Deutsche Spiele ist ja eine Kategorie, ist euch das bewusst? Ja. Das finde ich über total Cluedo, German Board Game. Über Cluedo ist noch ein eigenes Kapitel drin. Also auch da ist eine spannende Entwicklung. Es geht Mordfeld zurück. Von Mr. Brown an Mr. Pink. Professor Plum. Irgendwas mit Plum. Colonel Mustard. Die wurden aber auch umbenannt. Also das hat sich über die Zeit entwickelt. Also es ist ein sehr, sehr geiles Buch. Geht sehr, sehr tief bei ganz vielen Spielen. Wenn euch das irgendwie interessiert, was ich heute erzählt habe, dann gerne da mal reinlesen. Da ist noch mehr zu holen. Danke, Jürgen. Gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht, Josh.